herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest in der Folge 35. Wir haben heute einen sehr verregneten Samstag, den 15. Juni 2019. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung befindet sich mein geschätzter Kollege Dennis Kranz. Hallo Dennis. Hallo Sascha. Ja, hier hat es vorhin gewittert ganz schön. Also es war ganz schön heftig, fand ich. Also es ist fast ein Weltuntergang gab es hier. Also es hat richtig geknallt. Ich ja, nicht, bei uns hat's hier in Nähe von Hamburg auch so, oder? Ja, ja, ich bin ja hier direkt unterm Dach. Ich habe hier so, mache ich jetzt Werbung? Nee, eigentlich nicht, weil ich glaube, das hat jeder so Velux-Fenster so in so Dachschrägen. Und da knallt natürlich dann der Regen richtig schön drauf, dass ich schon dachte, oh, scheiße, hoffentlich können wir nachher aufnehmen. Weil im Hintergrund war so bum, bum, bum. Genau, hatte also, ich auch diese Idee, also diese erschreckende Verdacht, dass das irgendwie sein könnte. Ich habe hier auch Fenster zugemacht, damit man das nicht alles eventuell hören könnte, wenn es hier wirklich abgeht bis die Luzi. Also das wäre schon ein bisschen komisch mit Donnerhall und Blitzeinschlag dann einen Podcast zu machen, damit wir denken, was macht ihr denn da überhaupt? Macht ihr extra Geräusche für uns oder so? Nee, machen wir nicht, es wäre dann wirklich real. Ja, aber es hätte natürlich auch wieder eine ganz besondere Atmo, ne? Also so, ja, ja. So wie ich neulich bei Karstadt, ne, saß und dann haben wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen oder so, ne? Ja, oder wir sitzen am Meer und machen eine Podcast-Folge, ja, genau. Wie es die Kollegen von ESC-Schnack schon mal gemacht haben. Also ja, ja, also da können wir uns auch so kleine Sachen bestimmt mal überlegen. Ja, genau. Ja, wir haben ja eigentlich die Folge oder die Saison ja schon so ein bisschen abgeschlossen. Mhm. Aber ja, es gibt ein bisschen was Trauriges zu bereden, denn mein lieber Kollege Dennis möchte ab der nächsten Saison nicht mehr zumindest regelmäßig beim ESC Green Room mitmachen. Ja, das ist sehr schade. Aber erzähl doch mal, was hat dich denn dazu bewogen? Ach, ich glaube, es ist einfach, glaube ich, man sollte aufhören, wenn es am besten ist, oder? Also ich habe jetzt irgendwie das Gefühl gehabt, wir machen das jetzt schon 3 Jahre, muss man sich ja vorstellen. 3 Jahre machen wir das jetzt hier, die ganze Geschichte. Vorher noch so ein bisschen rudimentär und jetzt sehr, sehr oft und regelmäßig. Und ich denke, irgendwie muss es jetzt irgendwie andere Wege geben, was anderes zu machen. Und ich glaube, nach 3 Jahren ist, glaube ich, auch so ein, naja, zumindest haben wir schon mal den Zenit überschritten, dass wir schon länger einen Podcast haben als die üblichen Folgen, die man so im Durchschnitt hat. Ich glaube, ja, da sind wir schon weit drüber. Ja, also wir führen ja eine kleine Statistik, auch wenn wir natürlich jetzt nicht über Zahlen reden. Die wollen wir uns da ja nur so intern so ein bisschen immer begucken. Mhm. Aber kann man schon sehen, wir haben, also in dieser Saison, muss ich ehrlich sagen, waren wir sehr, sehr fleißig. Also wir haben, glaube ich, immer so um die 9 bis 10 Folgen in den ersten beiden Saisons gemacht. Und wir haben irgendwie mit Folge 18 ging das diese Saison los und wir schließen jetzt im Grunde mit Folge 35 ab. Also da waren wir schon sehr, sehr fleißig. Und ja, ich kann das aber ehrlich gesagt auch nachvollziehen. Ich hatte das so ein bisschen eher in der letzten Saison, in der 2018er Folge oder Saison, dass ich so ein bisschen gedacht habe, so, boah, und heute schon wieder aufnehmen. Nicht, dass es irgendwie nicht Spaß macht, aber es ist dann schon so ein bisschen, ja, man fühlt ja auch eine gewisse Verpflichtung den Hörern gegenüber, dass wir natürlich auch eine gute Folge machen, dass wir nicht allzu viel dummes Zeug reden. Und insofern ist es dann natürlich schon immer dann auch ein Kampf, dann sich, es ist ja auch eine Sache der Vorbereitung. Also, nicht, man kann ja nicht nur einfach, man macht hier Ultraschall irgendwie halt an, drückt auf Record und dann geht's los. Also, das wäre schön, wenn das gehen würde. Ja, da kann man also vielleicht mal so 1 oder 2 Folgen kann man damit bestreiten, aber dann hört es dann irgendwann auf. Also da muss man dann schon sich auch in die Sachen so reinlesen, denn ja, wir wollen euch ja ein bisschen die Arbeit abnehmen, dass ihr durch die sämtlichen Blogs und so weiter euch durchlesen müsst, denn das machen wir ja schon für euch und wir sagen euch dann, was ist interessant und was worauf muss man vielleicht irgendwie gucken oder was sollte man lieber sein lassen. Also vielleicht, dass die Nachricht habe ich jetzt noch nicht gehört, aber vielleicht, dass Liechtenstein nächstes Jahr in der Saison 2020 wieder nicht dabei ist. Slowenien hat, die Slowakei hat schon wieder auch 2020 die Teilnahme abgesagt. Und wird vielleicht Luxemburg in der Saison 2020 dabei sein? Das sind dann so diese üblichen Nachrichten. Oder Monaco. Monaco habe ich auch gelesen, dass Xavier Darcy irgendwie für Monaco antreten will. So, das war jetzt ganz kurios, was ich da bei ESC Kompakt gelesen habe. Aber ja, das auch das soll es geben. Keine Ahnung, ob das kommt, aber. Ja, genau. Und wenn man Monaco war ja lange nicht dabei, ne? Ja, und wenn wir, und wenn man das dann schon tatsächlich ein bisschen genauer betrachtet, dann muss man natürlich vielleicht auch mal so die eine oder andere Haltung dann dazu einnehmen und auch den Hörern so ein bisschen eine Art Richtung irgendwie ansagen, so was, worauf solltet ihr achten oder was ist einfach wieder so eine typische Fake News, die insbesondere dann in der sauren Gurkenzeit, nämlich im Sommer, dann irgendwie halt so über die Ticker gehen, weil es über den ESC im Sommer nicht ganz so viel zu schreiben gibt, wie jetzt vielleicht im Frühjahr, wenn die ganzen Vorentscheide und so weiter dabei sind. Ja, ich dürfen wir nicht vergessen. Wir schauen ja auch alle oder fast alle Vorentscheide. Ich glaube, ich habe so in diesem Jahr so viele Vorentscheide gesehen wie noch nie. Ich glaube, das war sehr, sehr, sehr, sehr hart. Teilweise auch, wie lange diese Sachen teilweise gingen. Also teilweise habe ich dann auch wirklich welche ausgelassen, weil man es einfach nicht mal gucken konnte. Weil sich viele Sachen ja auch wiederholen. Teilweise habe ich dann die Vorfinals auch weggelassen und so, weil es einfach so viel war. Sich von den diese Fernsehstunden muss man mal zusammenrechnen, die man dann guckt, ne, online im Stream. Zum Beispiel das schwedische Melodiefestival oder so. Oder Sanremo Festival in Italien und so weiter. Es ist ganz schön viel Zeit, die man dafür auch in Anspruch nimmt, um halt auch über diese Sachen sprechen zu können, ne? Ja, aber es macht ja auch ganz viel Spaß. Also nächstes Jahr, in der nächsten Saison, werde ich mir tatsächlich auch mal das Sanremo Festival, glaube ich, auch mal antun. Das habe ich mir bisher habe ich bisher auch noch nicht getan. Da habe ich eigentlich immer nur das Ergebnis abgewartet. Aber so wie ich das so in manchen YouTube-Clips und so weiter gesehen habe, da ist ja auch nicht nur der Sieger, sondern auch die dann in den Plätzen darunter, sind ja ziemlich gute Sachen. Und da ist eher die Teilnahme Italiens beim ESC eher das Abfallprodukt, ne? Also, genau. Und selbst da ist halt ja so, Italien ist immer so der ewige Zweite. Irgendwann wird wahrscheinlich auch noch mal der Knoten vielleicht platzen. Vielleicht ist bei den Italienern auch noch nicht so der Siegeswille da irgendwie vielleicht da, denn noch so den letzten Schub irgendwie halt hinzukriegen. Aber es ging mir dieses Jahr auch so. Ich habe irgendwie teilweise manchmal drei gleichzeitig gehört. Manchmal ist es ja so, die ukrainische Vorentscheidung geht dann schon nur so um 18 Uhr los. Dann sind die nächsten so 19, 20 Uhr. Dann kann man so ein bisschen zeitversetzter irgendwie gucken. Man kann sich dann schon so ein bisschen so seine Prioritäten irgendwie halt setzen. Aber es brummt einem dann schon hinterher der Kopf. Das ja, ist schon oh richtig. Ja. Vor allem, wenn dann so ein Sanremo-Festival bis 2 Uhr, 3 Uhr nachts geht. Ja. Ich glaube, diesmal war es nicht ganz so schlimm. Aber so, also auch andere Festivals wie das aus Albanien, das ging ja auch immer so lange, das haben sie auch ein bisschen geändert, aber das ist teilweise so anstrengend, sich das anzugucken. Das ist ja, wobei es dieses Jahr war es wirklich schon sehenswert. Sie hatten sehr stark technische Probleme, dass sie dann plötzlich eine Pause hatten von 3 Minuten. Also da war dann erstmal gar nichts mehr. Da waren sie auch ein bisschen mit dieser. Aber sie haben wirklich so auch, was Präsentation und so weiter angeht, wirklich angeknüpft an europäische Standards. Also das ist schon und das kann man natürlich sehr gut und in Ruhe irgendwie gucken, weil es so mit das erste, in Anführungsstrichen Vorentscheid ist, der da so stattfindet und auch der erste Siegertitel. Also wobei da ja manchmal auch ein Ausrufezeichen ist, weil Sieger fährt dann schon immer zum ESC, aber es ist nicht gesagt, auch mit dem Song, mit dem er dann beim Festival Ikenges dann irgendwie halt, Okonges heißt es, glaube ich, gewonnen hat. Und insofern, das lohnt sich irgendwie halt allemal. Ja, und dann hat man ja so auch ein bisschen so Lieblingsvorentscheide. Also bei mir, vielleicht nicht die letzten 2 Jahre, ist es dann immer so auch ein bisschen Island. Also die haben so ein bisschen nachgelassen mit der Qualität. Also das war mal so um 2014, 15, 16 war das eigentlich, hat es eigentlich eine ganz gute Qualität gehabt. Da ist wohl ein bisschen der Zenit übersprungen. Vielleicht kommt da so der nächste Hype. Mal gucken. Wobei sie ja jetzt mit Hatari schön was. Ja, die haben da schön was auf die Beine gegeben. Ja, also da können sie sich, glaube ich, nicht meckern, auch wenn es ein großer Skandal war, dass die Jungs dort da waren. Aber ich hab jetzt ein ganz lustiges Foto von denen gesehen, wie sie mit ihren Kindern da irgendwie backen. Und ganz normal aussehen, wie die Jungs von nebenan. Das war total skurril. Also das habe ich überhaupt nicht erwartet. So ein Foto von denen zu sehen, so normal angezogen, ja? Ja, ja, total genau. Bunt auch und so. Also, und dass der eine auch noch Nachrichtensprecher ist, ja. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, ne? Aber die sind, glaube ich, die harmlosesten, die es gibt. Aber der Musik her ist das nicht mehr so, ne? Das ist ja eigentlich so mit Mettlern und so weiter ist das ja schon. Ich glaube, mit Lordi ist das nicht anders. Ja, ja, wenn so, ja, ja, oder es ist auch bei den Fans und so weiter, das sind ja meistens irgendwie ganz, ganz coole Typen. Also das ist ja ganz oft so, ne? Das irgendwie. Ja, aber deswegen ist ja trotzdem schade. Aber es ist natürlich, die gute Nachricht ist dabei, der ESC Green Room geht natürlich weiter. Ich werde mich jetzt da auch weiter hineinstürzen in die Saison 2020. Ich habe auch schon jemanden gefunden, aber das werde ich dann mal an anderer Stelle in ein paar Wochen bekannt geben. Okay. Das wollen wir jetzt noch ein bisschen unter der Decke lassen. Im Juli wird es erstmal keine Folge geben, aber so ungefähr Ende Juli, Anfang August geht es dann weiter und dann so eigentlich immer so in diesem Turnus alle 4 Wochen, alle 4 bis 6 Wochen. Und womöglich werden wir das dann auch weiterführen, diese Geschichte live on tape, dann direkt vor Ort. Was da so im Einzelnen noch dann wieder passieren wird, das ist noch so ein bisschen gerade in der Konzeptionsphase. Aber ihr könnt euch da weiterhin auch auf den ESC Green Room freuen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du dann vielleicht das ein oder andere Mal noch mal wieder als Gast dazukommst. Vielleicht bestimmt. Insbesondere, wenn wir mal so wieder über die Songs reden. Mhm. Und da schließt sich ja so ein bisschen dann der Kreis, denn ich war ja sonst immer bei dir der Gast, nämlich genau, in der Tonvision bei der Radiosendung, ne? Genau, ich hab da mit Kolleginnen mal 2009, also wo, 2009, genau, Ende 2009, 2010, entschuldige, 2010, 2010 war er in Deutschland, ne? 2010 war er in Deutschland? Nee, das war 2011. 2011, also 2010, als Lena angetreten ist, so was, hatten wir diese erste Radiosendung gemacht, wo wir alle Songs vorgestellt haben. Nachts ab 22 Uhr bis 2 Uhr nachts ging die. Sehr lange. Nicht live, sondern war vorproduziert. Es ging dann so 2-3 Jahre, dass wir die so vorproduziert haben. Und dann hatten wir irgendwann mal die Idee, irgendwie müssen wir es live machen und wir brauchen irgendeinen Tag, wo es irgendwo Sinn macht, dann auch mehrere Stunden Zeit zu haben. Und es war bei Radio Tonkuhle so, wo ich lange Zeit gearbeitet hatte, war es so, dass wir dort den 1. Mai einen Programmplatz hatten, wo wir wenig Sendungen hatten, also teilweise nur Musikstrecke lief. Und ich habe dann immer gefragt, können wir dann nicht irgendwie 5 Stunden live senden, alle Songs vorstellen? Und ja, das hab ich das erste Mal dann mit Peter gemacht. Peter Handke, der mit mir ganz lange viele verschiedene Sendungen gemacht hat. Und dann kamst du dazu, denn ich hatte den guten Sascha nämlich über Twitter kennengelernt. Genau. Wir haben nämlich ganz, ganz skurril, wir haben uns über Twitter kennengelernt. Und das ganz Skurrile ist noch, wir haben die gleiche Heimatstadt. Also das war sowieso schon skurril. Also ich bin ja eigentlich Hildesheimer. Sascha ist in Hildesheim geboren und das war so skurril, dass wir dann gesagt haben, gut, dann machen wir ein kleines Telefoninterview. Ich habe mit ihm dann ein Telefoninterview live gemacht in der dritten Sendung, die wir dann gemacht haben. Das war 2014, war das. Da genau. War ich gerade auf dem Weg dann nach Kopenhagen dann. Das war dann, glaube ich, genau, ein paar Tage später. Genau, die vierte Sendung. Und das war so skurril. Aber es war cool, wir hatten ein kurzes Gespräch, hab dich ja nur dazu geschaltet irgendwie, ne? Wir hatten dich ja nur kurz zugeschaltet zu zwei Songs, glaube ich. Und das hatten wir dann auch mit anderen Leuten noch gemacht und dann bist du dann auf Dauer dann auch dabei gewesen. Dann bist du, glaube ich, ein Jahr später, glaube ich, auch dabei gewesen schon, ne? Ja, da habe ich, glaube ich, dann irgendwie ging es dann wieder so darum, du hattest mich dann eingeladen und dann habe ich irgendwie kurzerhand gesagt, ich könnte eigentlich auch vorbeikommen. Da warst du, glaube ich, erstmal sehr erstaunt. Ja, genau. Aber zwischen Hamburg und da habe ich noch in Hamburg gewohnt. Zwischen Hamburg und Hildesheim ist es auch jetzt nicht so wahnsinnig weit. Das Problem ist manchmal eher die Bahnverbindung, weil dann manchmal irgendwas ausfällt oder so. Aber, ja, typisch S-Bahn hier. Ja, ja, ja. Gewesen, genau, Ja. Aber das hat dann eigentlich doch immer ganz gut geklappt. So. Und ihr habt ja immer erst so um 13 Uhr angefangen. Deswegen musste man da jetzt auch nicht dann morgens um 5 irgendwie aufstehen oder so. Und dann haben wir uns da wirklich 5 Stunden leer gequatscht. Ne? Also. Oh ja, mehrmals hintereinander, ja, ja. Die letzte hatten wir, ich glaube, letztes Jahr, ne? 2018, Jahr, ja. Mhm. Ja, hatten wir die letzte gemacht. Da ich ja mich beruflich verändert hatte, habe ich dann gesagt, gut, wir machen die nicht mehr, weil ich dann nicht mehr in dieser Stadt gewohnt habe. Mhm. Und aber das hat trotzdem keinen Abbruch uns gegeben, denn dadurch, durch die Sendung, ist dieser Podcast hier entstanden. Ich glaube, wir sind von Radiomachern zu den Podcastern geworden. Das gibt es, glaube ich, auch oft, aber so in der Form, wie wir es gemacht haben, ja, habe ich so auch noch nicht gehört, dass wir eine ESC-Sendung mit Musik gemacht haben und jetzt wirklich regelmäßig dann über den ESC berichtet haben. Naja, also ich bin jetzt kein Radiomacher. Du bist kein Radiomensch, nee, ich weiß, also, aber wir haben zumindest, wir sind aus einer Radiosendung entstanden. Ja, ja, so. Ja. Ja, also, wir hatten eigentlich so ein bisschen die Idee dabei, Tonvision, man hat da zwar 5 Stunden Zeit, man kann jetzt irgendwie die Musik ausspielen. Das, was wir natürlich leider auf Schema-Gründen irgendwie hier im Podcast nicht können. Aber man kann gar nicht so viel, man hat gar nicht so viel Zeit, irgendwie bei den einzelnen Ländern irgendwie auch noch über die Vorentscheide und so weiter zu sprechen. Und da haben wir irgendwie dann auch so ein bisschen so gedacht, ach Mensch, das wäre ja eigentlich was, wo man so ein bisschen über Hintergründe sprechen könnte. Mhm. Und wir haben es erstmal so ein bisschen probiert. Also ich weiß, du hast mir, glaube ich, irgendwie erzählt, ja, lass uns erstmal ausprobieren, irgendwie eine Nullnummer machen. Und dann habe ich gesagt, nee, komm, wir machen gleich Nummer 1, fertig. Wir legen gleich los und dann lass mal machen. Und wir haben dann tatsächlich mit Skype irgendwie angefangen. Oh Gott, das klang so schrecklich damals. Oh, ja, findest du, also ich hab mir das nochmal angehört. Also so wahnsinnig schlimm fand ich das jetzt nicht. Also mittlerweile ist es ja so, Skype hat ja mittlerweile auch schon wieder so eine Salonfähigkeit, dass es selbst so bei Interviews in irgendwelchen Tagesschau-Sendungen und so weiter ja auch. Das geht Heute Plus und so weiter. Also ja, das geht ja manchmal darum, irgendwie, dass man überhaupt jemanden dann noch ranbekommt, wenn er vielleicht irgendwo im Nahen Osten sitzt oder so, dann kann der vielleicht nicht mal eben so nach Europa irgendwie halt fahren und Telefon hätte da wahrscheinlich noch eine schlechtere Qualität. Aber wir haben uns da so ein bisschen durchgewurschtelt. Das hat irgendwie auch erstmal so ganz gut gepasst. Also, und ja, wir haben eigentlich so ein bisschen dieses Format so erst im Machen irgendwie praktisch geformt. Aber so muss man anfangen, ne? Man sagt ja immer so, ja, Podcast, und dann muss man dann vorher über Storytelling und so weiter. Das ist sicherlich nicht ganz falsch, aber ich mache immer gerne lieber Learning by Doing. Ich finde das irgendwie. Wir haben es ja dann noch über meine alte Seite sofareporter.de noch gemacht, weil wir erstmal probieren wollten, wie geht denn das eigentlich? Und ich meine, glaube ich, ab der Saison 2017, da hatten wir dann auch diese jetzige Seite escgreenroom.de, wo man alles nochmal so rund um unseren Podcast findet. Und da war dann sozusagen alles dann gesammelt. Dann haben wir irgendwie auch diese Facebook-Seite und Twitter und so weiter. Und da haben wir, ich glaube, ab der zweiten Saison hatten wir es dann so richtig auf ordentliche Füße gestellt. Mhm. Und man muss natürlich dazu sagen, wir beide machen das ja irgendwie nebenbei. Also das ist jetzt nicht Ja, richtig. Wir kriegen dafür kein Geld, nichts. Nee. Und das ist ja auch gut so. Also ich persönlich finde ja immer, dass so Formate dann doch irgendwie anders werden, wenn da so Sponsor oder Geld oder so im Hintergrund ist. Das kann auch jeder gerne machen, wie er gerne möchte. Aber wir haben uns eigentlich dann für diesen Weg auch entschieden, dass, und so wird es ja auch in Zukunft sein, dass ich da irgendwie so der Geldsack im Hintergrund bin. So die Kohle gibt. Und und das ist es dann halt auch. Also ich meine, wenn ich angeln gehen würde, müsste ich für eine Ausrüstung irgendwie halt auch mehrere hundert Euro bezahlen. Und hier ist es halt auch, man investiert so ein bisschen so in so ein kleines Podcast-Studio. Also es hört sich mehr an, als es ist. Ja, aber, das stimmt. Obwohl, ich habe auch ganz schön aufgerüstet für den Podcast hier. Ich hatte ja erst nur so ein kleines USB-Mikrofon, wo ich lange Zeit mit produziert habe. Das hat man auch gehört. Jetzt habe ich ja jetzt etwas, sagen wir, professionelleres hier stehen. Es klingt jetzt natürlich jetzt schon ganz anders, wenn ihr das ein bisschen verfolgt habt. Ich klinge wirklich anders als in den anderen Folgen, weil das war alles halliger und es war teilweise ein bisschen nicht ganz optimal, aber es war hat besser geklungen natürlich als irgendwie eine Skype-Verbindung oder so, aber ich glaube, wir haben jetzt irgendwie in den letzten Monaten, glaube ich, auch eine Qualitätsphase erreicht, die ganz gut klingt und auch irgendwie besser klang als die Folgen davor, deswegen war ich ganz froh, das auch umgestellt zu haben auf die Technik, die ich jetzt hier stehen habe. Ja, so auf Dauer ist es dann, glaube ich, immer ganz gut, wenn man ein bisschen in gutes Mikrofon investiert, wobei da ist, ich sag mal so, die Preise auch ein bisschen endlich irgendwie. Man kann sich natürlich für mehrere tausend Euro auch ein Mikrofon hinstellen. Aber ja, von dann, Neumann oder sowas. Ja, also aber man sollte es nicht übertreiben. So ob es nachher so die Qualität dann nachher noch ausmacht, das ist dann immer noch so eine andere Frage. Aber wie gesagt, also bei mir war es jetzt halt auch so, ich habe jetzt extra so einen kleinen Tisch mir schon in der vorletzten Saison irgendwie hier gemacht, dass ich eigentlich in Anführungsstrichen nur noch hier auf den Knopf drücke und es geht dann gleich los. Also insofern ist das halt. Und ich habe dieses Mal in Tel Aviv auch einiges an Equipment irgendwie über jeweils über die Grenze gebracht. Geschmuggelt? Ja, hinterm Zoll weg, so. Ja, sie haben ja auf dem Rückweg einmal in meinen Koffer reingeguckt irgendwie, haben aber wohl auch nichts gefunden und konnten sie ja auch nicht finden, also weil man ja auch. Wahrscheinlich haben wir gesagt, was hatten die da für komisches Zeug drin? Ja, ich glaube, dass die Kabel haben, glaube ich, dann ausgeschlagen, die ich im Koffer hatte und dann mussten sie da wohl mal reingucken. So, und insofern, weil ich habe, ich habe mein Zoom hatte ich im Handgepäck und natürlich auch mein Notebook und so weiter. Aber so alles, was so Kabel, ich glaube, ich hatte das Mikrofon, hatte ich, glaube ich, auch im Koffer. So all diese Sachen, die muss ich ja nicht irgendwie halt im Handgepäck irgendwie mitschleppen. Die habe ich dann da alle drin gehabt und ja, und dann haben sie sich das wohl angeguckt und müssen wohl wahrscheinlich wieder zu dritt irgendwie auf dem Koffer gesessen haben, weil der war sehr, sehr voll und ging auch nicht so ohne weiteres wieder zu. Das Bild hätte ich gerne gesehen. Aber ich auch nun, von den Zollbeamten, das glaube ich war cool. Und was cool war, auf dem Hinflug wird man ja ordentlich ausgefragt. Ich glaube, USA-Reisende kennen das ja auch irgendwie halt und also es waren zwei Sätze und dann sind wir schon auf Podcast gekommen und ich habe der Dame dann erstmal erklärt, so was ich denn da mache und Podcast und so. Sie wusste aber, was ein Podcast ist, insofern musste ich da jetzt nicht erst noch erklären, ja, das ist irgendwie wie Radio, nur zeitsouverän und mit bisschen mehr Gerede und ja, so. Und auch die Länge ist halt offen und so weiter, irgendwie, das musste ich dann nicht mehr erzählen und ja, und damit habe ich mich dann sozusagen so ein bisschen rausgequatscht, also insofern war das auch. Du wirst richtig durch, du wirst da wahrscheinlich richtig, so richtig hart interviewt, was du überhaupt in Israel willst. Ja, oder? Wo du hin willst, welche Städte wirst du denn noch bereisen und so weiter. Und ja, ich kann das bei so einem Land wie Israel auch sehr gut verstehen, dass sie das auch auch machen. Also es scheinbar, ich weiß nicht, ob die jetzt vom Militär waren oder so, aber es waren Israelis, die das auch gemacht haben. Das waren sehr, sehr viele so junge Leute, Männer, Frauen sehr gemischt irgendwie, die dann so diese Abfragen da gemacht haben. Und, auf Deutsch dann? Oder? Nee, auf Englisch. Auf Englisch ja, okay. Und dich dann auch, ja, ich weiß gar nicht, was Leute machen, die jetzt so gar kein Englisch können. Also ich kann ja auch nur so ein Restaurant Englisch, aber insofern. Dafür hat es gereicht. Dafür hat es gereicht und das ist halt auch in Ordnung und ja, aber das war jedenfalls, das sind dann halt auch immer so Erkenntnisse, die man dann auch so macht und einmal weniger habe ich jetzt Scheu, irgendwie mal in solche Länder zu fahren. Also wenn es jetzt irgendwann mal heißt, es geht nach Georgien oder so zum ESC, dann überlege ich da vielleicht nicht mehr ganz so lange, wie ich das vielleicht vorher getan hätte. Mhm. Also insofern. Wo ich mir bei Weißrussland zum Beispiel doch mal mehrmals überlegen würde, ob ich nach Weißrussland gehe. Aber keine Ahnung. Also also das hatten wir ja zum Beispiel, wenn wir jetzt mal gleich sogar mal auf die erste Saison gehen, die wir da gemacht haben. Wir haben ja gleich an einem Feiertag angefangen, nämlich am 3. Oktober. Da ist unser Gründungsdatum sozusagen. Wir haben dann auch in 2017 auch nochmal, ich weiß gar nicht, 2018 haben wir da auch einen 3. Oktober gehabt? Nee, da war das dann nicht. Das haben wir dann. Aber wir haben jedenfalls 2016 und 2017 jeweils eine Folge. Das war eigentlich immer so die Auftaktfolge zur jeweiligen Saison. Und in 2017, da habe ich mich seit ein paar Jahren dann mal auch tatsächlich dagegen entschieden. Der ESC fand dann in der Ukraine, in Kiew irgendwie halt statt. Und das war für mich so eine ganz gute Geschichte, weil dann konnte man sich mal so eine Saison mal voll auf diesen Podcast irgendwie auch konzentrieren. Und ich hatte nicht noch so im Hintergrund irgendwie, oh, ich muss mich jetzt noch um Tickets kümmern und ich muss jetzt noch Hotel und wie ich da hinkomme und was ich da mache und so weiter. Und insofern muss man auch immer wieder sagen, es ist auch kein Zwang, kein Muss unbedingt mal, also vielleicht sollte man sich das vielleicht mal antun, einmal zum ESC irgendwie auch zu fahren, zu fliegen, aber es ist kein Muss, denn ich glaube, 99,9% aller Fans sind da bisher noch nie vor Ort gewesen Und die machen es auch anders. Die machen es dann eben halt in irgendwelchen Partys oder gehen irgendwo hin, machen Public Viewing oder so. Jetzt höre ich mich schon an wie Peter Urban, ne? So, herzlich willkommen beim Grillen, beim Public Viewing. herzlich willkommen, liebe Hausfrau in Aserbaidschan, liebe Heike in Wuppertal. Nein, aber das war schon irgendwie ganz, ganz cool. Wir hatten ja auch einige Gäste. Ne? Also so zum Beispiel, schöne Grüße an Dr. Irving Wolter, der war auch mal bei uns zu Gast, live, wo er im Türkei-Urlaub war und dann noch so kurzfristig sozusagen gesagt hat, gut, dann führe ich mit euch ein Interview, so live, wo wir über sein Buch gesprochen haben. Und wir hatten dann auch noch zwei Kolleginnen, die jetzt den ESC die Eskalation machen. Eskalation machen, die auch aus einer Radiosendung heraus entstanden sind, die, glaube ich, gar nicht mehr so ganz aktiv sind. Ich habe jetzt nicht mehr viel von denen gehört. Doch, die haben dieses Jahr zwei oder drei Folgen von der Eskalation noch gemacht, wo sie auch die Songs bewerten und so, können wir noch mal in die Shownotes reinwerfen. Die sind halt eher ganz punktuell dann auch unterwegs, wenn sozusagen die absolute Hochsaison auch für den ESC ist. Also ich meine, sie haben drei Folgen, glaube ich, gemacht. Das reichen wir noch mal in den Shownotes noch mal nach. Bei Irving hat sich ja auch ein bisschen was getan, denn in knapp 14 Tagen findet ja in Hannover die UNESCO statt. Genau. Da bist du, glaube ich, ne? Da bin ich auch. Und ich hoffe auch ganz viele andere Leute, die sich das anschauen. Das ist ja ein ganz großes Paket. Da sind ja irgendwie Stadtrundfahrten geplant. am Sonntag ist ja dann noch sozusagen so ein Schützenfestauszug und so weiter. Und Kern der ganzen Geschichte ist halt an dem Samstag, den 29. Juni, in diesem Pavillon eine ESC-Gala mit diversen Gästen. Und die treten zusammen mit einem Orchester auf. Also um nochmal dieses Feeling vor 1998 zu erleben, als es noch Orchester gab beim Eurovision Song Contest. Mhm. Und es gibt, glaube ich, noch Karten. Die VIP-Karten sind seit heute wohl irgendwie ausverkauft. Gab es heute eine Meldung bei Instagram von der UNESCO, dass es da gab es so mit Abendessen am Freitagabend und so weiter. Das ist jetzt wohl alles ausverkauft, aber man kann trotzdem noch für die Gala und im Anschluss gibt es noch so eine ESC-Disco. Da gibt es wohl noch irgendwie Karten. Können wir die Seite ja auch noch mal Es gibt wohl jetzt auch einen neuen Künstler, der dazugekommen ist, Genghis aus Aserbaidschan, der auch noch dort auftreten würde. Ich denke mal ohne Orchester, ich glaube nicht, dass sie so schnell jetzt ein Arrangement noch bauen können. Aber da bin ich aber gespannt, was du dann erzählen wirst, wenn du mit dem oder diejenige, die dann hier das übernimmt oder meinen Part übernimmt, damit besprechen wirst. Ja, also ich werde, glaube ich, auch ein paar Leute auch wieder sozusagen aus der ESC-Bubble auch treffen. Und ich bin sehr gespannt, also wie das irgendwie halt so läuft. Also das könnte ein kleines neues Wacken für den ESC-Fan werden. Wacken für den ESC? Also soll ja jedes Jahr jetzt stattfinden in Hannover. Und das würde mich natürlich freuen, wenn es auch so auf deutschem Boden auch muss man dazu sagen, die beiden Fanclubs ECG und OGAE Germany machen ja beide auch so Partys. Das ist ähnlich, da kommen auch ehemalige ESC-Künstler dort ist auch eine ganz große Party. Aber ich sage jetzt mal so im Sinne von Eurovision in Konzert und so weiter, gibt es sowas in der Form in Deutschland leider noch nicht. Und wenn das sozusagen die Lücke da füllen würde, dann würde es mich da sehr, sehr freuen, dass wenn das irgendwie klappen könnte. Glaube ich gerne. Und Irving hat ja irgendwie auch wieder in seiner üblichen Art wieder sehr unterhaltsam uns auch immer wieder, auch in der Folge, auch wo wir ihn zu Gast hatten, auch ganz viel erzählt. Und das macht immer wieder Spaß, ihm da auch zuzuhören, weil er ja auch wirklich in einer absolut genialen Tiefe auch über den ESC einfach auch informiert ist, weil er natürlich auch darüber mal promoviert hat, aber eben halt auch sehr viel weiß darüber und auch sehr viele Kontakte in der ESC-Welt hat und auch überall seine Ohren hat. Und das ist schon wirklich sehr. Er hört wahrscheinlich mehr mit, er ist sozusagen der Doktor der alles hören kann, der ESC, ja. Weil der kann sogar die Sachen vorhersagen, so teilweise. Da hat man dann schon ein bisschen Angst. Und er nimmt alle Kassen. Er nimmt alle Kassen. Ja, aber welche Kasse zahlt denn die PED? Das ist halt die Frage, ne? Ja, ja. Ne, bist du denn da jetzt gerade drin in der PED? Ich höre gerade viel Musik nebenbei, also auch so viele neue Songs auch von ehemaligen ESC-Künstlern, eigentlich nicht so sehr, nö. Mhm. Irgendwie nicht. Also ich mache das ja gerne oft, dass ich auch so versuche dann immer, wenn ich dann so ESC-Songs höre, dann auch die Alben, die dann später kommen, wenn sie dann überhaupt kommen, das ist halt immer die Frage, aber es gibt da einige, wo ich sage, schöne Alben. Also ich habe jetzt zuletzt Chimène Badi aus Frankreich, das Album jetzt mir mal durchgehört. Sehr, sehr, sehr tolles Album, muss ich sagen. Also teilweise sind da sogar noch bessere Songs drauf als Loire, heißt es, glaube ich, ne? Loire, genau. Lao heißt es. Wo sie bei Destination Eurovision dafür mit angetreten ist in diesem Jahr. Und die kann super singen. Und die hat auch tolle Songs. Und aber da gibt es viele, wo ich sage, ey, warum bringt ihr nicht mehr raus? Warum, ne? Also warum kommt da nichts mehr? Also das ist manchmal ein bisschen schade, dass so manche Künstler, die dann beim ESC so ein bisschen in der Versenkung verschwinden oder beziehungsweise im Vorentscheid waren und dann in der Versenkung verschwinden. Ja, bei mir ist es im Moment so ein bisschen, man ist irgendwie tatsächlich so auch mit Podcasting über ESC und so weiter, dass bei mir so wirklich auch dieses Jahr auch eine PED gar nicht aufkommt, weil ich dann jetzt auch tatsächlich schon so ein bisschen so am Überlegen bin, so was machen wir denn jetzt und können ja nachher nochmal kurz über mögliche Städte in den Niederlanden irgendwie mal sprechen und so weiter. Da weiß man ja noch nicht, wo es hingeht und wie macht man das und so weiter. Also insofern, habe ich es nicht so doll tatsächlich dieses Jahr wie in anderen Jahren, wo man dann wirklich plötzlich am Sonntagmorgen so ein Gefühl hat, man stehe jetzt im Nichts und wie soll jetzt alles weitergehen und so weiter. Und die Welt geht unter. Ja, so ungefähr. Und das habe ich dieses Jahr so gar nicht. Also ich habe noch, ich habe tatsächlich auch hier für unsere Seite noch eine Spotify-Playlist aktualisiert, die nennt sich ESC Aftershow. Da habe ich so die neuesten Singles ehemaliger ESC-Teilnehmer so ein bisschen aufgestockt, neuere Sachen. Einige, die etwas älter sind. Also ich habe so ein paar wieder rausgenommen, sodass da immer genau 50 Titel irgendwie halt drin sind. Könnt ihr vielleicht mal dieser Playlist auch folgen. Das werde ich dann auch noch mal so ein bisschen aktualisieren. Und da sind schon wirklich, auch jetzt Panda hat ja noch irgendwie ein Album rausgebracht. Ich muss ehrlich gestehen, das Album von Madonna habe ich mir jetzt noch nicht angehört. Das ist ja jetzt auch seit gestern gerade raus. Dafür habe ich mir aber eine andere Diva angehört. Ich hab die neueste Single von Celine Dion mal angehört. Okay. Die hat ja auch, die ist ja jetzt aus Las Vegas ja weg. Und die hat auch eine neue Single veröffentlicht, die sie dort live das erste Mal bei ihrer letzten Show in Las Vegas mal präsentiert hat. Und du weißt, wie das klingt? Wie so ein typischer ESC-Song, der jetzt dieses Jahr hätte auch laufen können. Also so eine typische ESC-Nummer. Ja, nun bin ich, ich persönlich bin jetzt. Bin jetzt auch nicht der riesige Celine Dion-Fan, bin ich auch nicht, aber ich habe mir das mal angetan und wenn du das hörst, denkst du, das könnte halt auch dieses Jahr beim ESC laufen können. Ja, so. Ja. Es klingt auch so, ja. Also so ganz verschwunden ist das bei ihr irgendwie nicht. Ja, sie hat, glaube ich, eine ganz bestimmte Zielgruppe und für die hat sie dann wahrscheinlich das Album auch gemacht. So. Und ich glaube, für die ist es dann auch in Ordnung. Das kann man da irgendwie auch so machen. Vor ein paar Jahren ist ja auch ihr Mann gestorben und Sie hat ja ziemlich viel Probleme, also Probleme gehabt. Also das muss man ja echt mal lassen, wie gut sie damit umgeht. Also das ist schon beachtenswert. Ja. Und wie gesagt, auch eine von den Karrieren nicht nur deswegen, aber die eben halt dann auch so mit dem ESC so ein bisschen gestartet sind. Also sie hat da sicherlich auch noch vieles andere auch dafür getan, dass sie heute auch so ein Weltstar irgendwie halt ist. Aber muss man schon. Also da sind tatsächlich irgendwie, Mikolas Josef hat, glaube ich, auch noch was Neues gemacht. Und was hat Mons Selmerlö hat auch was Neues. Ja, ich glaube, die Suri aus dem letzten Jahr hat ja auch noch irgendwie noch mal eine neue Single rausgebracht. Genau. Und also da sind schon, Conchita Wurst hat, glaube ich, mindestens Single. Ich weiß nicht, ob da auch ein Album, glaube ich, daraus entstanden ist. Aber da kann man das so ein bisschen mit solcher Musik auch überbrücken. Und wie gesagt, auch mit solchen Veranstaltungen wie der UNESCON. Da kann man da auch so ein bisschen noch ja, so ESC-Luft schnuppern. Und insofern ja, ist eigentlich dann auch wiederum das ganze Jahr über ESC, ne? Das ist dann irgendwie auch. Ja, das sowieso. Also eigentlich kann man den ganzen, das machen wir, haben wir ja gemacht, über das ganze Jahr hinweg über den ESC gesprochen. Wir haben zwar mal ein bisschen Pause gemacht, aber wir haben versucht immer regelmäßig darüber zu reden, was manchmal gar nicht so einfach ist, weil manchmal ist die Themenlage echt schwierig. Ja. Also jetzt gäbe es ja nicht so viel, worüber wir reden könnten, glaube ich, sonst. Ja, was fällt dir noch ein zum Jahr 2017? Also da haben wir ja auch nicht so ein ganz rühmliches Jahr für Deutschland irgendwie auch gehabt. Mhm. Ne? Also da ist dann ja die Levina leider zweitletzte geworden. Mhm. Ich kann mich erinnern, so als Guilty Pleasure ist mir noch so im Kopf die jodelnde Rumänin zum Beispiel. Ja, Rumänien, ja. Mhm. Und wir haben eigentlich alle gehofft, dass Francesco Gabani eigentlich das Ding irgendwie mit nach Hause bringt und 2018 irgendwie in Turin stattfindet oder so. Aber das hat irgendwie nicht geklappt. Er ist in Anführungsstrichen leider nur Sechster geworden. Ne? Das ist dann. Tja, Favoritenrollen können manchmal negativ sein, ne? Ja. Also das ist halt. Aber es ist nicht immer so. Also wir hatten jetzt in den letzten zwei Jahren ja immer den Favoriten, der gewonnen hat. Mhm. Also von daher ist das schon cool. Also es kommt echt, glaube ich, auch dem Jahrgang auch drauf an. Und man darf nicht vergessen, die Live-Performance ist das Entscheidende. Die Studioversion kann man eigentlich hinten in die Tonne werfen, weil da kann das Studioversion noch so gut klingen. Es muss halt live gut sein. Und wenn es nicht live gut ist, dann kann auch ein Favorit sehr, sehr schnell auf dem letzten Platz landen. Ja. Ne? Also Gott sei Dank hatten wir das noch nicht, aber es gibt ja oft so Songs, wo man dann sagt, ey, das klingt in der Studio so geil, aber das ist auf der Bühne so, das kann ich mir nicht mehr antun. So. Ja. Ja, und dann hat nach weiß ich nicht wie vielen Jahrhunderten Portugal dann das erste Mal den Eurovision Song Contest gewonnen. Ja, den Song, ich fand den okay. Also ich muss mal sagen, das war einer der wenigen Also Salvador Sobral, ne, mit Amar Pelos Deutsch. Gewinner nicht so viel anfangen, weil das schon sehr getragen war. Er hat es schön gesungen und so, aber es war für mich dann ein Song, wo ich den danach nicht noch weiter gehört habe, weil es irgendwie nicht so ganz meine Musik gewesen ist. Ja, es hat sich ja leider so ein bisschen erübrigt, die ganze Geschichte. Also man hatte ja auch tatsächlich ein bisschen Mitleid mit ihm, weil er ja halt, wie gesagt, auch nicht in dem Jahr auch besonders auch krank war. Und als dann Portugal auch gewonnen hatte, hatte man schon fast eher so ein bisschen auch gezittert, dass er, ob er überhaupt 2018 auch überleben wird. Ja, ja, genau. Hat dann eine Transplantation ja auch gehabt und so. Und das Traurige daran ist jetzt so ein bisschen, da kam jetzt dann neulich mal so in einer schwedischen Talkshow ist er aufgetreten und hat das natürlich so ein bisschen ironisch gemeint, aber trotzdem auch so ein bisschen so, ich bin ja so trotzdem der tolle Künstler und eigentlich ist ja so ESC unter meinem Niveau und meinte dann eben halt so, ja, der ESC war halt seine Prostitution. Und das ist natürlich ja, auch ein bisschen eine Klatsche ist für seine Mitbewerber. Er hat ja auch bei seiner Siegesrede auch darauf hingewiesen, Musik sei ja kein Feuerwerk, sondern es kommt aus dem Herzen und bla bla bla. Da haben sich ja auch einige so ein bisschen angepisst gefühlt. Ich glaube hier Robin Bengtsson aus Schweden und auch der Alex Florea da aus Rumänien, der mit der Ilenka zusammen dieses Jodel-It gesungen und gerappt hat. Die beiden haben sich da so ein bisschen auch angesprochen gefühlt und ja, insofern bleibt da so ein bisschen so ein fader Geschmack irgendwie zurück, dass man ja auch so ein bisschen mal auch seine Mitkonkurrenten da auch nicht mit solchen Sprüchen irgendwie bashen sollte. So, so würde ich das mal. Das war ja, es ist ja ähnlich mit, ich sag mal, mit der ukrainischen Teilnehmerin, wo man jetzt auch sagen kann, was macht sie da, ne? Was ist das jetzt? Weil sie ja, Jamala, die ein bisschen Schuld daran hat, dass jetzt die Teilnehmerin Maruf, die eigentlich beim ESC dieses Jahr hätte antreten sollen für die Ukraine, zurückgetreten ist, weil sie da so mit dem Finger drauf getippt hat, dass, weil sie gefragt hat, ob die Künstlerin auch in Russland weiterhin auftreten würde, wenn sie dieses Ding gewinnt und so. Also es war schon ein bisschen fragwürdig, was man denn da überhaupt fragt und wie Jamala da eigentlich auch als Person aufgetreten ist, so sehr arrogant irgendwie auch und was man eigentlich gar nicht so vorher so kannte von ihr. Und das ist eben, schlägt in die ähnliche Richtung, wie es bei Portugal ist, finde ich. Naja, aber da lag es ja so ein bisschen an dem, auch am ukrainischen Sender, ne? Der ja, so natürlich, mit der Maruf so einen Knebelvertrag gemacht hat irgendwie und sie dürfte jetzt auch, sie müsste jetzt sämtliche Auftritte in Russland irgendwie halt sein lassen und so weiter. Und sie ist halt auch da in der Region auch wirklich nicht nur in der Ukraine, sondern auch in anderen Ländern auch unterwegs. Und das hat sie sich dann auch nicht gefallen lassen. Und ich finde das auch sehr gut, dass sie das nicht gemacht hat, ne? Also das ist schon so ein bisschen, ja. Aber wir wissen schon mal, dass sie nächstes Jahr wieder da teilnehmen wollen. Also das ist wohl schon fest, dass sie im nächsten Jahr wieder beim ESC teilnehmen wollen, die Ukraine. Mal gucken. Ja, kann man sich ja eigentlich auch drauf freuen, weil die Ukraine hat ja auch des Öfteren eigentlich auch ganz gute Beiträge. Also ja, auch Maruf wäre in diesem Jahr wär's der absolute Hammer gewesen. Also da hätte sich zum Beispiel Tamta oder so hätte sich da tatsächlich warm anziehen müssen. Das wäre, glaube ich, so eine ähnliche Nummer wie Eleni irgendwie halt geworden. Ein bisschen anders, aber es wäre, glaube ich, so, also sie wird ja jetzt noch auch in der Community sehr gefeiert. Auch vielleicht nicht letztendlich darum, dass sie auch gesagt hat, nein, ich lasse mich jetzt hier nicht über den Tisch ziehen, dann sage ich eben ab. Und daraufhin haben sich ja auch die zwei, dritt, viertplatzierten auch gesagt, nein, dann machen wir es auch nicht. Und das finde ich auch ganz gut. Und ich glaube, da lässt sich auch so ein bisschen dieser Russland-Ukraine-Konflikt auch tatsächlich davon ein bisschen ableiten, dass auch auf beiden Seiten da auch nicht ganz sauber gespielt wird. Ja, obwohl sie alle mit Wasser kochen, ne? Ja, und das ist halt so ähnlich wie mit dem Nahostkonflikt irgendwie. Du kannst halt nicht nur einen Schuldigen auf einer Seite irgendwie halt das stimmt, auch ausmachen. Ja, das stimmt. Also klar, der größere, ich sag mal, Aggressor sind sicherlich Russland. Aber das ist auch immer so in gewissen Wechselbeziehungen und so weiter. Und man hat eben versucht, dann Marufs Auftritt da auch zu politisieren. Und dass sie das nicht mitgemacht hat, finde ich umso besser. Also insofern. Ja, klar. Aber das ist immer, das muss man sich mal vorstellen, wir reden hier über Politik auch, ne? Also dass der ESC sehr, sehr politisch ist, das glauben ja viele nicht, aber es ist so. Wir haben sehr oft über Politik geredet, glaube ich. Ich glaube, wir könnten fast ein politischer Podcast sein, das wissen wir natürlich nicht, aber wir haben sehr, sehr oft darüber geredet. Also es war immer Thema, die politischen Lagen in den Ländern. Das ist auch total spannend, finde ich, wie sich so politische Sachen in den ESC sozusagen auch widerspiegeln, wo man vielleicht denkt, ey, oh nee, warum macht ihr das wieder? Warum ist es jetzt wieder so kompliziert? Weil eigentlich soll der ESC ja nicht politisch sein, aber er ist es trotzdem. Also, ja, das kann ja gar nicht anders gehen, ne? Also nee, das ist halt schon, das hat man ja auch bei Olympischen Spielen oder auch bei Fußball-Weltmeisterschaften. Vielleicht nicht dort, wo es in größeren Ländern stattfindet, aber dann doch eher so in so Ländern, die dann eben halt das auch nutzen. Und ja, je höher der Diktatorengrad irgendwie halt ist, versucht dann die Politik dann das natürlich auch für sich zu instrumentalisieren und ja, das bleibt gar nicht aus, macht es vielleicht tatsächlich auch ein bisschen auch spannender. Aber zumindest hat Salvador Sobral dann dafür gesorgt, dass der ESC dann tatsächlich mal in einem warmen Land auch mal da warst seine du, ja. Zelte. Ja, genau, in Lissabon, da war ich das, 18 Jahre vorher war ich da mal im Urlaub, in so einem Einzelurlaub. Und es hat sich da tatsächlich auch so in der Stadt auch so einiges zum Guten auch getan. Ich meine, dass damals, also im Jahr 2000 war ich da mal einen Tag, ich meine, dass es da noch keine Metro gab. Die ist jetzt mittlerweile da auch ausgebaut und war auch ein ESC, der auch, wo die einzelnen Schauplätze auch ganz gut zu erreichen waren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ich fahre ja da regelmäßig nicht irgendwie mit dem Leihwagen oder so irgendwie halt hin. Also insofern ist man dann tatsächlich auf Bus und Bahn da auch angewiesen und das macht dann schon auch tatsächlich was aus. Also nicht nur die gute Hotelkapazitäten sollten vorhanden sein, sondern auch, wie komme ich irgendwo hin? Und das war, ja, und ich war ja die Jahre davor im kalten Skandinavien oder in Österreich und so weiter. Und das ist ja ähnlich, wie wenn der ESC auch in Deutschland stattfinden würde, so Mitte Mai. Da ist das Wetter mal so. Ich würde mal sagen, man redet ja immer vom April. Frühlingswetter, würde ich sagen, so, ne? Ein bisschen. Ja, aber man sagt ja immer vom April, so, der macht, was er will. Aber der Mai ist auch immer gerne sehr wechselhaft. Und wenn man da eine Woche erwischt, wie zum Beispiel auch in Österreich, wo es eigentlich dann in der Eurovisionswoche ab, ich glaube, Mittwoch hat es dann nur noch geschüttet. Und dann sind natürlich so Sachen wie Eurovision Village, das ist so eine Art Marktplatz, wo auch dann eine Bühne steht und die ESC-Künstler dort auftreten und so weiter. So ein bisschen so eine Partymeile dann immer für den ESC. Und das ist natürlich dann doof, wenn es dann halt regnet. Also das ist halt dann irgendwie, dann stehen sie dann da alle mit Schirmen oder mit irgendwelchen Regenüberzügen und so weiter. Und da ist natürlich die Stimmung vielleicht auch noch ganz nett, aber nicht so, wie wenn jetzt, wenn es jetzt wirklich dann die Sonne scheinen würde. Und das war wirklich eine feine Sache. Das ist dann das Kofferpacken ist dann einfach auch viel einfacher. Also du musst ja dann nicht über irgendwie, muss ich noch einen dicken Pulli mitnehmen oder so oder eine Jacke oder keine Ahnung. Also das Ja, da kannst du Sommerklamotten mitnehmen. Ne? Ja, das genau, ist ja warm. Genau. Umso mehr würde ich mich tatsächlich mal freuen, wenn sich auch die Spanier mal ein bisschen mehr anstrengen würden und das Ding vielleicht auch mal irgendwann mal so stattfinden lassen würden in Barcelona oder wo auch immer. Also da muss erstmal viel passieren am Vorentscheid, dann können wir da weiter darüber reden. Oder sie müssen ein Vorentscheidkonzept, was sie da gerade haben, erstmal komplett über den Haufen werfen, weil das, was sie dort betreiben, echt unter aller Kanone ist. Ich glaube, sie brauchen einfach nur einen guten Song. Mehr ist es nicht. Ja, aber du weißt, dass die Spanier immer, ich sag mal so, immer gleich, nicht gleich klingen, aber immer den gleichen Mist haben. Auch da erinnere ich an Barei 2016. Ja, gut, das wollte ich gerade sagen. Ja, ne? Barei ist die Ausnahme. Es gibt ja auch noch diese eine interne ausgewählte Künstlerin, die mit dem Löwen da irgendwie, dem Tiger, ich weiß nicht, wie sie hieß, aber egal. Sie hat da ja ihr Durne oder so, die fand ich großartig. Die fand ich die war super, ja, richtig, ja, richtig. Ja, ja, richtig. Also da gab es auch gute Sachen. Aber also diese Tanzeinlage mit dem Tänzer, habe ich so gedacht, oh Mädel, jetzt mal irgendwie zwei Gänge runter, so ganz so extrem. Aber es war schon sehr, sehr geil. Also das muss ich schon also sagen. Das war 2005, genau, das war 2015, Barei war 2016, genau. Genau, also da gab es schon gute Sachen, aber das Konzept, was die das jetzt wieder haben, mit ihrer Castingshow, die so ein bisschen Art Musik Big Brother ist, die auch in Deutschland mal lief mit der Fame Academy. Das ist alles etwas, wo ich sage, nee, ihr müsst irgendwie ein neues Konzept haben, was irgendwie auch moderne Songs hat, moderne Ausrichtung hat, weil teilweise, was wir da gehört haben in dem spanischen Vorentscheid, war alles so Mallorca-Musik aus dem, keine Ahnung. Also es war so, wo ich dann gesagt habe, ey, nee, das geht nicht. Also dieses Ikea-Regal, was wir dieses Jahr auf der Bühne hatten, das muss nicht nochmal sein. Ja, das hat aber, ich bin gerade mal am Suchen, weil das wollten wir eigentlich gleich noch ein bisschen genauer machen, aber das würde ich gerne mal tatsächlich vorziehen. Da hat uns nämlich der Markus nämlich auch unter anderem geschrieben, dass du ja gesagt hättest, Spanien wäre unter aller Kanone. Und er hat da noch mal in seinem Kommentar auch geschrieben, das müsste natürlich auch tatsächlich in so einer Fernsehsendung auch mal so ein Gute-Laune-Song irgendwie halt auch geben. Denn sonst sind es ja eher auch so getragenere Songs und so weiter. Und er glaubt, dass Miki auch nicht unbedingt damit gerechnet hat, dass er dann auch wirklich gewinnt. Das glaube ich auch, weil ich glaube, dass Miki schon, dass der Song mal so ein bisschen so eine kleine Abwechslung war. Also sie haben ja da, also was ich ein bisschen überflüssig fand, war diese komische, das ist glaube ich auch irgendwie so eine religiöse Figur, glaube ich da, ne, die sie da auch auf der Bühne hatten. Die wird, glaube ich, immer bei irgendwelchen Prozessionen oder so, glaube ich, angezündet oder irgendwas. Das fand ich, aber so mit diesem dieses Regal, wo sie dann da so tanzen. Und, also sie haben ja noch eine ganze Menge daraus gemacht, dieses Gefakte, wo er da so eine, da aus dem Vorentscheid, wo er so eine Bläsertruppe da hatte. Und das haben wir gelassen, ne? Wo man schon genau gesehen hat, also die spielen im normalen Leben keine Trompete oder Saxophon oder so. Das hat man da ganz schnell wieder gelassen und man hat da, glaube ich, so das Beste da draus gemacht. Also Was ich nur nicht verstanden habe, war die GoPro. Warum hatte man dann da eine GoPro? Ja. Das habe ich irgendwie nicht. Das, ja. Warum? Ja. Die wurde nicht eingesetzt. Die war, hatte dann irgendwie so ein Ding in der Hand und hat mit einer GoPro. Warum? Mhm. Also, das habe ich nicht verstanden. Ja. Das war so, warum holt er jetzt eine Gruppe raus auf so einen Selfie-Stick? Und, ja, was? Er macht damit ein Foto? Sonst ja, weil das jetzt alle jungen Leute haben. Diese, ja, natürlich. Hast du. Diese frechen hast du, jungen hast du, Leute. Haben alle so eine Action-Cam. Natürlich, natürlich. Ja, ja, klar. Mhm. Das sieht man doch jetzt überall. Ich habe keine. Ja, dann, wo waren wir denn jetzt? Genau, wir waren ja in Lissabon. Da haben wir dann schon unsere zweite Saison auch mit dem Podcast irgendwie auch gemacht. Meine, sozusagen, das, was du vorhin ja auch sagtest, da hatte ich mal so ein bisschen so meine kleine Tiefphase mit dem, mit dem Podcast. Ja, weil man sich auch erstmal so in diese regelmäßige Arbeit da auch so ein bisschen reingrooven muss und so weiter. Wir haben aber auch wieder so schöne Besprechungen auch gemacht zu den Titeln. Da hatten wir Lisa und Sophia erneut genau. Von den Eskalationen auch zu Gast. Auch schönen Gruß mal an die beiden. Genau, schöne Grüße. Und die beiden waren ja auch in Lissabon. Die habe ich da tatsächlich auch dann nochmal getroffen. Irving hatte uns da nochmal so ein paar Leute auch zum Essen eingeladen. Das war dann an dem Tag nach dem Finale. Da habe ich die beiden dann auch noch getroffen. Und ja, die beiden sind ja auch aus einem Studentenradio. Wo war das nochmal? In Paderborn. In Paderborn, genau. Richtig. In Paderborn, ne? Genau. Und da haben sie diese Eskalationen, die sie sozusagen jetzt in ihrem Podcast weitergeführt haben, haben sie da so eine 2-Stunden-Sendung jedes Jahr irgendwie halt gemacht. Genau. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahrgang. Ich meine, das war 2018. Da habe ich mir, glaube ich, auch mal ihre Sendung angehört. Das haben sie sehr gut gemacht. Bei so einer 2-Stunden-Sendung muss man ja immer so ein bisschen dann priorisieren. Wen nimmt man jetzt mit in die Sendung? Und sie hatten, glaube ich, mal erzählt, sie haben auch schon 2014 auch schon eine Eskalation gemacht, wo sie dann Conchita Wurst gar nicht mit im Programm hatten. Ja, genau, genau. Weil sie das noch gar nicht so auf dem Zettel hatten. Aber so ist das halt manchmal, weil auch der ESC hat ja heutzutage nicht mehr so ohne weiteres seine Favoriten, die dann auch dann unbedingt so dann auch gewinnen könnten. Also das ist ja auch manchmal nicht so ganz einfach. In 2014 kann ich mich auch erinnern, da war das auch völlig offen, wer da gewinnen könnte. Und ja, und die beiden haben wirklich sehr, sehr schönen Input irgendwie halt auch gegeben. Und die hatten ja auch Irving mal dabei. Also die, ich glaube, eine von beiden hat ja auch mal Irving interviewt in einer Stunde, über eine Stunde in so einem Café. Das war sehr, sehr spannend. Da hat ja auch zugehört. Das war sehr, sehr cool, was er so erzählt hat und so. Also die haben da sehr, sehr viele Berührungspunkte gehabt. Und dann hatte ich ja auch Lisa dann bei uns in der Sendung mit dabei. In der ehemaligen Tonmesosendung, wenn die wir gemacht haben. Da war sie auch als zuschaltbarer Gast. Da warst du auch, glaube ich, live im Studio. Und da hatten wir sie noch zugeschaltet. Das war eine schöne Sache, weil wir uns sehr, sehr gut unterhalten konnten, fand ich. Ja, es verwischt auch mal so ein bisschen den Eindruck, irgendwie ESC-Fans wären alle männlich. Also, genau, ja, ja, ja. Das stimmt, ist halt, also das ist schon überwiegend so, aber ist natürlich dann auch mal schön, auch mal weibliche Stimmen auch mal im ESC-Kontext da auch zu hören. Und insofern wirklich sehr, sehr gut informierte und eloquente Gäste kann man immer wieder gut irgendwie halt einladen. Ja, wir haben in der Saison auch schon sehr viel auch die Vorentscheide dann auch verfolgt. Oh ja, sehr exzessiv. Auch den deutschen Vorentscheid, der ja, den hatte ich das erste Mal dann auch tatsächlich da auch besucht in Berlin, in Adlershof fand er da das erste Mal statt. Und aus dem ja dann Michael Schulte auch hervorgegangen ist. Und ja, also das war so ein bisschen, das Geld wurde eigentlich in dem Jahrgang auch, das war ja schließlich und endlich ja auch ganz gut, wurde eigentlich in die Musik gesteckt und nicht so sehr in Moderatoren und Sendung und so weiter, hatte ich so ja, den, ja, genau. den Eindruck. Ne? Also Elton und Linda Zervakis haben das ja moderiert, weil angeblich ja Barbara Schöneberger irgendwo beim Sanitärfachhandel da irgendwelche Messen irgendwie eröffnen musste. Sanitärfachhandel-Messen. Achso, das hat sie jedenfalls. Er hat für die Gala eine Gala moderiert, ja. So, also irgendwas hatte sie ja gesagt. Und ja, und das war halt dann dann auch ja, dementsprechend, aber wir haben ja mit Michael Schulte damals auch einen guten Vertreter auch gehabt und dieser Auftritt wurde ja auch noch mal ein bisschen aufgepimpt. Er hatte ja im positiven Sinne? Ja, er hatte ja auf der Bühne davon unser Lied für Lissabon ja auch so ein aufgeklapptes Buch, was aber so eher wie ein Laptop aussah, kam ja auch so aus der Fanschaft. Und das haben sie dann ja sein gelassen und haben dann irgendwie auch einen ganz tollen Auftritt dann auch in Lissabon für ihn da hingelegt. Wer dann in welcher Form irgendwo da den Einfluss hatte, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Aber jedenfalls, ich kann mich noch dran erinnern, ist ja so, wenn man, ich war ja da auch das erste Mal dann akkreditiert in Lissabon als Pressevertreter. Und im ersten Probendurchgang ist ja immer so, da kommt man ja noch nicht in die Halle. Und wir konnten das dann auch da wieder nur am Bildschirm sehen. Und als ich das erste Mal diesen Auftritt dann gesehen habe, man hat da auch nicht mehr so wahnsinnig viel daran geändert, habe ich so gedacht, wow, was ist denn das? Also das war so, als ich das so die ersten paar Male gesehen habe, kriegte ich immer leicht tatsächlich ein bisschen Pipi in den Augen. Und es war wirklich ein guter Auftritt. Und es wurde ja nachher auch mit dem vierten Platz auch belohnt. Und da hat sich's dann ja schon so ein bisschen abgezeichnet, dass ja, man sich. Das war ja auch bei den Wetten so, ne? Er ist in meinen Wetten immer weiter nach oben, nach oben, nach oben. Also ich glaube, er war mal Platz 2 dann irgendwie mal, dann ist er wieder runter. Also der war schon sehr, sehr hoch an den Wetten gewotet sozusagen oder bewertet. Das war ja dieses Jahr leider nicht so, was leider ja auch erwartbar war. Ja, und im Jahr 2018 war es ja dann so ein bisschen, man sagte dann ja schon, ja, wir wollen die Top 10 erreichen und haben dann ja sozusagen sogar die Top 5 erreicht. Und meine Sorge war ja damals schon, ich hätte mir eher gewünscht, lieber Platz 11, dass man irgendwie auf Seiten des NDR noch so ein Top bisschen weiß. Ja, Top 15 oder so hätte man sein sollen, ja. Weil dann hatte man nicht diese. Das wäre dann auch, ich glaube, das wäre dann ein nächster Schritt. Nee, ich meine, es wäre anders. Thomas Schreiber hat ja damals irgendwie gesagt, wir wollen in die Top 10. Ja, ja. Und wenn wir da Platz 11 geworden wären, dann wäre es jetzt nicht ganz so schlimm gewesen. Dann hätte man gesagt, okay, irgendwie um einen Platz irgendwie verfehlt, aber die Richtung stimmt schon mal. Und man hätte so ein bisschen das Signal gehabt, so jetzt müssen wir uns noch ein bisschen mehr anstrengen und ein bisschen mehr die Ärmel hochkrempeln. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, bei dieser Platz 4, da hat man sich jetzt so ein bisschen drauf ausgeruht. Und deswegen hat man auch jetzt so ein bisschen in 2019 den Salat irgendwie auch gehabt. Also ich genau, glaube, wahrscheinlich, ne? Weil man dachte, ach ja, unser System funktioniert ja, ne? Also ja, unser genau. System funktioniert, genau. Das können wir jetzt einfach so, das Mathematische, was wir da uns ausgedacht haben, mit dieser Statistik-Firma sozusagen, das funktioniert halt und dann können wir uns einen Song aussuchen, die wir dann bewerten lassen und dann wird das irgendwie schon funktionieren. Ach ja, richtig, das kann man ja tatsächlich nochmal sagen. Mit dieser Saison ging ja auch dieses mit dem Panel ja irgendwie los, also man konnte sich dafür bewerben. Genau. Es gab so ein 100-köpfiges Panel, dann lockte man sich da ein. Es wurden einem so, ja überwiegend ESC-Titel irgendwie auch gespielt, die man bewerten sollte. Genau. Und aufgrund seiner Bewertung ist man da reingekommen oder nicht. Das sind eigentlich überwiegend Zuschauer, glaube ich, aus Deutschland, weil man mal festgestellt hat, als man mal so Ergebnisse der letzten Jahre durchgesehen hat, dass aus Deutschland schon immer sehr nahes Ergebnis gibt zu dem, was nachher beim ESC letztendlich dabei herauskommt. Und das ist natürlich jetzt kein schlechtes System. Es ist natürlich dann immer so, das rein mathematisch, wie du das ja eben auch schon sagtest, dann so anzugehen, ist natürlich vielleicht nicht, kann nicht nur ein Baustein in dieser ganzen Erfolgsgeschichte dann und vor allem, sein. Und ne? Vor allem, wenn man bedenkt, dass man sozusagen den Clubhouse-Konzert, den Clubkonzert-Effekt mitgenommen hat, den man dieses Jahr hatte, weil es ja jemand Externes sozusagen nochmal zugepackt hat, der zwar auch durch das Panel gelaufen ist, aber nicht in dieser Studio-Session dabei war, in diesen Workshops dabei war, wo man sich dann fragt, warum wählt dann ein die Zuschauer dann etwas, was extern kommt? ja, was extern aus dieser Reihe kommt, was nicht aus diesem ganzen Prozedere heraus entstanden ist, da hätte man eigentlich vorgewarnt werden müssen. Es gab ja seltsame Sachen, die dann da passiert sind, dass der Mentor von den Sisters dabei war, in der Jury saß und das und jenes. Und das war alles so, nicht geklüngelt, aber es war so ein bisschen, bisschen komisch halt auch für einen Fan, der dann sagt, warum muss denn da jemand von Revolverheld dann da drin sein, der dann vorhin bei Coach, der dann bei Coach für die Carlotta dann Coach bei The Voice Kids war und so weiter. Also es war alles etwas merkwürdig und es hatte so eine komische Stimmung dann halt auch und dass diese Performance, die dann in ja, abgehalten worden ist dort, das war halt alles so in Israel, das war halt alles nicht stimmig und hat dem Song auch nicht wirklich geholfen, sondern war eher so eine Sache, wo man gesagt hat, das war irgendwie vorhersehbar. Und das haben auch irgendwie alle ja gesagt, dass wir nicht besonders gut abschneiden werden. Das war ja auch so. Also ja, das war leider so, ne? Das ist halt wirklich, also ich habe tatsächlich, 2019 können wir ja gleich nochmal machen, aber mir ging das halt in diesem Jahr tatsächlich auch so, dass ich schon noch bis zuletzt so dachte, naja, vielleicht wird es ja doch irgendwie die große Überraschung oder so. Aber so richtig geglaubt habe ich es leider dann auch nicht. Also es war dann schon leider vorhersehbar. Aber immerhin war in 2018 auch Lissabon auch eine tolle Host City. Also man hat da auch sehr viel Abwechslung gehabt, also nicht nur jetzt irgendwie, wir fahren da jetzt hin, um den ESC zu sehen, sondern man kann da schön was sehen, man kann irgendwo auch baden gehen und man kann vieles angucken. Die Stadt ist natürlich im Gegensatz zu damals, als ich 2000 mal da war, sehr, sehr überlaufen. Gerade so im vorletzten Jahr waren die Zeitschriften ja auch voll von irgendwelchen Lissabon-Geschichten, fahrt doch da mal hin und so weiter. Das ist jetzt so ein bisschen hat sich so tatsächlich mit Israel auch abgelöst. Es gibt ja auch, gab ja bevor bekannt war, also dass es jetzt dann auch nach Israel geht, auch sehr viel Werbung und so weiter in dem Bereich. Und das war halt, und wie gesagt, es war endlich mal warm. Also wenn man sich jetzt, bevor man in die Halle kommt, in die Schlange stellt, muss man jetzt irgendwie auch nicht unbedingt Angst haben, oh, jetzt kommt vielleicht gleich Regen runter. Wobei, das stimmt, irgendwie einmal, ich war ja bei der Generalprobe des ersten Semifinals, da hat es dann irgendwie nochmal, also ganz, ganz kurz ein paar Tropfen auch mal geregnet. War auch ganz seltsam. Aber das war schon, Temperaturen waren aber trotzdem so weit auch in Ordnung, dass es jetzt nicht zu heiß war. Und also solche Regionen oder solche Städte sind natürlich als ESC-Host-City natürlich auch immer sehr, sehr dankbar, wenn die auch so ein bisschen vorher schon Tourismus haben. Nicht? Also wenn ich, so wie ich es gehört habe, in Baku, in diese Halle, die sie ja extra für den ESC gebaut haben, da ist heute im Grunde so gut wie gar nichts mehr. Ne? Ja, ja, weil ja. Es gibt da nicht jetzt so wahrscheinlich so den typischen Tourismus und so weiter. Also insofern, und Lissabon ist halt auch schon auch eine Stadt und Portugal ja auch eine Region, wo auch schon seit vielen Jahrzehnten Leute dort in Urlaub fahren. Insofern war das eine ganz schöne Kombi. Ja, und dann ging es ja 2019, hatte ja Netta dann gewonnen. Und es ging dann nach Israel. Da waren ja erstmal so viele Vorbehalte. Oh, das wird ja Boykottaufrufe, was wir alles hatten. Also genau. Am Endeffekt war das aber nur Schall und Rauch, oder? Also Naja, es gab ja sogar selbst bei Eurovision ein Konzert vorne vor der Tür, stand ja da auch diese Boykottorganisation und hatte Handzettel irgendwie verteilt, ne? Also, und beim Finale war das, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, wo die auch, also hinter uns beim Eingang, da lief so eine Eisenbahnbrücke und von der haben dann irgendwelche Leute Anti-Netanyahu Plakate und Anti-Israel und so weiter da enthüllt. Also die sind schon noch sehr aktiv da gewesen bis zuletzt. Ihr sollt das alle boykottieren. Es gab ja zum Beispiel in Island ja auch eine riesen Gemeinde, die dagegen war, dass Island auch beim ESC in Israel teilnimmt. In Schweden ja, glaube ich, auch. Aber selbst das hat sich ja auch alles tatsächlich so entflüchtigt. Also ich glaube, in Irland gab es ja auch irgendwie so eine Bewegung. Ja, ja, ja. Nicht? Also aus Deutschland habe ich jetzt nicht irgendwie großartig was gehört. Wäre auch komisch gewesen nach der. Ja, ja. Aber man weiß ja manchmal nicht bei irgendwelchen AfD-Leuten oder so, die dann da auch irgendwelche kruden Ansichten haben. Und naja, witzig war ja, als ich wiederkam, also es ist ja, ist dann so die Frage, oh, war es denn gut und so, aber im nächsten Satz oder schon teilweise davor, war es denn auch sicher? Also, lebst du denn noch? Ja, genau, du bist hier. Genau. Wir reden gerade miteinander. Genau, du bist noch da. Ja, ich bin noch irgendwo als Geisel irgendwo gehalten in der Zelle und jetzt von hier aus irgendwie Podcast. Ne? Nein, aber es war schon klar. Natürlich, wie ich ja auch schon sagte, man wird da befragt. Wenn man dort hinfliegen will, man wird ein bisschen stärker untersucht. Aber letztendlich ist es ja auch zum eigenen Schutze. Und man muss ja auch sagen, Israel ist ja tatsächlich auch von dem einen oder anderen Feind auch umgeben. Und die müssen sich natürlich auch davor tatsächlich dann auch schützen. Und es gab ja noch die Woche vor dem ESC, gab es ja dann auch im Gazastreifen auch noch eine entsprechende Intervention. Und die Israelis haben natürlich ein sehr gutes Raketenabwehrsystem, wo bei diesem Angriff auch, ich glaube, 3/4 oder so tatsächlich abgefangen worden sind an Raketen. Die sind da schon sehr gut aufgestellt. Es ist natürlich ein anderes Leben, als wir das hier irgendwie halt kennen. Naja, natürlich. So, und ich war zum Beispiel in Tel Aviv auch mal in diesem sogenannten Karamellmarkt. Das ist so ein Markt, wo du alles Mögliche kriegst, von Gewürzen über, selbst Handyschalen und so weiter. Das ist so ein bisschen so überdacht und so weiter. Wenn man solche Orte, dann überlegst du schon eine kurze Sekunde, gehe ich da jetzt durch, könnte da jetzt irgendwas passieren? Und trotzdem ist es dann so, dass du nach der Sekunde dann sagst, jo klar, gehe ich da trotzdem jetzt rein und gucke mir das an. Das kann dir ja auch in Münster, in Osnabrück, Rostock, Pinneberg, überall irgendwo passieren. Überall passieren, dass ja, klar. Irgendeiner irgendwo eine Bombe im Mülleimer oder so deponiert. Und insofern war das eine Geschichte, die war teuer für mich, aber sie war auch sehr lehrreich. Also, glaube ich. Wir hatten ja im Vorfeld tatsächlich auch die Becky bei uns zu Gast im Oktober 2018. Stimmt, ja, genau, als Expertin über Israel, genau. Die hat ja ein Jahr ungefähr auch in Israel auch mal gelebt. Das ist zwar schon ein paar Jahre her und hat uns da auch ein bisschen schon so einen kleinen, eine kleine Einführung in Israel, was erwartet dort den ESC Fan, wenn er dorthin fliegt. Da konnte man sich schon wirklich sehr gut darauf einstellen. Und sie hat ja damals auch schon so ein bisschen erzählt, so von diesen, so von Schabbat und so weiter, dass die Ganzgläubigen noch nicht mal einen Lichtschalter dann noch anmachen, weil das ist ja stimmt, dann auch ja, wieder selbst, wie Arbeit. Selbst die Fahrstühle dürfen nicht. Genau, die Fahrstühle müssen dann die ganze Zeit hoch und runter fahren, ja, genau, weil er keine genau. Knöpfe drücken darf. So, ja, genau. Ja. Und insofern war das auch ganz gut. Also vielleicht noch mal für die Neueinsteiger, die sich dann fragen, wieso ist denn jetzt eigentlich Israel beim ESC? Die sind doch aber gar nicht in der EU. Nein, das hat nichts mit der EU zu tun, sondern der ESC ist ja eine Veranstaltung der European Broadcasting Union, in der viele europäische Länder, aber auch Mittelmeerstaaten und so weiter dort Mitglied sind. Die haben sich dort zusammengeschlossen, um gemeinsame technische Standards und so weiter zu schaffen. Genau. Und unter anderem eben halt auch diesen Eurovision Song Contest. Also auch an dieser Stelle Fun Fact, auch Radio Vatikan könnte daran teilnehmen, wenn sie denn einen Vertreter Marokko, Ägypten. Marokko hat ja sogar teilgenommen, genau. 1980. Genau. Und glaube in dem Jahr, als Israel dann nicht teilgenommen hat, hat dann Marokko teilgenommen. Also da sind dann auch tatsächlich so auch an der Stelle wieder politische Zwistigkeiten auch am Start. Tunesien könnte teilnehmen. Also da gibt es mehrere Länder, genau, die dann teilnehmen könnten. Machen sie aber nicht, weil Israel dabei ist. Aber es wäre denkbar. Ja. Und insofern selbst Afghanistan und Irak und so könnte daran teilnehmen. Also. Ja, und Israel ist ja auch sehr erfolgreich. Die haben ja auch schon 79, 80 und auch 98 gewonnen und dann eben 2018. Also die Statistik geht immer davon aus, dass genau immer nach 20 Jahren Israel wieder den Eurovision Song Contest gewinnt. Also 2038 wären sie wieder soweit. Das ist ein bisschen hin, ne? Dann wäre es dann wieder da. Und dieses Mal zum ersten Mal in Tel Aviv. Die letzten Male war es ja immer in Jerusalem. Ich persönlich würde sagen, das war auch ganz gut, dass es nicht in in Jerusalem war, weil das schon doch sehr stark noch mehr religiöser geprägt ist als Tel Aviv. Und Tel Aviv ist halt auch mittlerweile eine sehr stark auch vom Fremdenverkehr auch getrieben. Hat sehr schöne lange Strände, man kann dort gut baden und auch wirklich einen schönen Sommerurlaub dort machen. Das glaube ich, ja. Hat auch viele Orte, die man sich auch in Tel Aviv auch angucken kann. Das ist schon sehr, sehr gut. Also das kann ich mir vorstellen. Also das ist ja Mittelmeerurlaub so ein bisschen. Ja. Ne? Also, ja, und dieses Jahr hatten wir uns ja dann so ein bisschen, hatten wir ja keine Gäste für den sogenannten Songcheck, den wir machen. Wir haben es We Decide irgendwie genannt und haben uns dann auch festgelegt. Und wir waren nicht schlecht. Nee, wir waren nicht schlecht. Ich glaube, wir haben einmal 7 und einmal 9. Genau. Einmal 7 richtig geraten. Geraten ist gut, aber getippt. Geraten, nee, getippt. Und einmal 9 von 10 richtig getippt. Also es war schon nicht schlecht. Naja, ehrlich gesagt, es ist ja immer irgendwie ein Raten. Also ich sag mal so, jeder Experte, jeder ESC-Experte greift ja auch immer aus Erfahrungswerten der Vergangenheit. Und in der Zukunft kann ja alles noch mal wieder ganz, ganz anders sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, in diesem Jahr hat ja, würde ich mal sagen, hat man ja auch eher noch vermutet, dass Duncan Lawrence auch eher wieder diesem Francesco Gabani-Effekt irgendwie erliegen ist. Aber er hat das Ding ordentlich durchgezogen, würde ich mal sagen. Also der hat das, Der war immer auf dem Punkt, immer auf dem Punkt. Und ich glaube, der beste Sänger und der die Gefühle sozusagen auch rüberbringen konnte, der hat gewonnen. Der war vielleicht nicht der beste Sänger. Nicht unbedingt. Obwohl. Ja, doch. Ja, doch auch. Also es gab noch andere gute. Also, wenn ich den Schweden jetzt mal, auch wenn ich Schweden nicht mochte, der Gute konnte sehr, sehr gut singen. Aber ich glaube, er hatte lustigerweise den Song mit der wenigsten Inszenierung, oder? Mit der gedrückten Inszenierung, die so ein bisschen auch zum Lied passte. Naja, das ist immer so eine Frage, was man jetzt Inszenierung nennt. Also ich denke auch die Niederlande hat eine Inszenierung gehabt und auch Salvador Sobral aus Portugal hat ja auch letztendlich schon. Eine Inszenierung. Also man macht sich ja schon Gedanken, aber es war halt, man kann zu viel auch auf der Bühne machen und das hat er sicherlich nicht getan. Also insofern, das wie war wie Malta zum Beispiel, ne? Ja, aber die war ja, es war ja letztendlich war es dann vom Gesamtpaket war es ja auch cool, in Ordnung, ja. Ne? Also insofern war das schon eine Geschichte, die gut war und ich glaube, das ist ja so auch wie bei einem Sportler, der muss halt genau auf dem Punkt, der darf nicht in der Probe gut sein, sondern der muss halt nachher, also bei den meisten Ländern ist es ja, müssen sie im Semifinale gut sein und dann im Finale und nicht irgendwie in irgendeiner Probe und irgendeiner Family-Show oder wie auch immer, sondern genau an dem Abend, wo es dann stattfinden soll. Und ich glaube, er ist einfach, glaube ich, auch ein sehr gesetteter Typ. Der hat sich da, glaube ich, auch nicht von dem Hype, auch so in den Interviews und so weiter dann so aus der Reserve locken lassen und hat es dann irgendwie und es ist ihm nicht zu Kopf gestiegen. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen das, glaube ich, war bei Francesco Gabani so ein bisschen. Dem ist es, glaube ich, dann so nach und nach in den Kopf gestiegen. Und in den Interviews hat man ihn ja dann schon immer so, ja, und du bist ja der große Favorit und so weiter. Und man darf immer nicht vergessen, das kann auf der Bühne noch sehr viel passieren. Es kann das Mikro ausfallen, es kann jemand auch tatsächlich auf die Bühne stürmen oder. Oder und, hat man ja öfters, ja. Mhm. Ja, und das ist eben halt so ein bisschen auch insofern war das also zumindest dem Lied angemessen auch inszeniert, glaube ich. Das würde ich auch da tatsächlich sagen. Das also, heißt, dieses Jahr kann man, im nächsten Jahr kann man da mit dem Zug nach in die Niederlande fahren. Das ist ja auch mal was Schönes. Mal gucken, ob ich das mache, ob ich dann in die Niederlande mal auch mal besuchen werde, um mir mal den ESC selber vor Ort mal anzugucken. Aber das sehe ich dann, ob ich dazu Zeit habe oder noch nicht. Mal gucken. Mhm. Ja, wir können ja gerade mal gucken. Ich bin gerade mal am googeln. Bei eurovision.de haben sie, glaube ich, die Länder. Es sind, glaube ich, 9 Länder, die sich da jetzt beworben haben. 9 Städte, meinst du? 9 Städte, Entschuldigung. Also Amsterdam, ja. Maastricht, Utrecht, Den Haag, Arnhem, Rotterdam, Leeuwagen, Den Bosch und Breda. Und ja, ich glaube, die letzten sind halt auch alle ein bisschen kleiner. Also ich kann mir jetzt nicht großen Urteil erlauben, höchstens vielleicht von Amsterdam. Da denke ich immer so, ja, glaube, lieber nicht dort stattfinden lassen. Ja, es ist jetzt auch schon, also wenn man jetzt einfach mal nach Amsterdam fliegen würde, jetzt dieses Wochenende, wäre proppevoll. Und es ist halt wirklich, ist eigentlich nicht schön. Maastricht, habe ich irgendwie gehört, sollen wohl die Hotelkapazitäten nicht so toll sein. Was gut wäre, wäre, glaube ich, tatsächlich Den Haag oder Rotterdam, weil man in der jeweiligen anderen Stadt könnte man, glaube ich, gucken nach irgendwelchen Unterkünften. Die Städte liegen nicht so weit weg voneinander. Genau, ne? Und dann könntest du nämlich da, glaube ich, auch mit dem Zug irgendwie dann hin und her pendeln. Insofern, wie weit ist das? Weißt du, keine Ahnung, aber auf der Karte sieht es sehr, sehr nah aus. Also lass es mal vielleicht auch 10 Kilometer sein oder so oder 20. Also ich glaube, das lässt sich dann, glaube ich, mit irgendwelchen Nachrichten. Da werden wahrscheinlich einige Delegationen dann auch dorthin gehen, weil die Hotels wahrscheinlich dann günstiger sind. Ja, das war ja in Tel Aviv auch so. Die meisten Delegationen waren auch nicht so direkt in Tel Aviv. Fällt mir jetzt gerade der Stadtteil nicht ein, irgendwie, weil es halt wirklich dann auch zu teuer war. Und die mussten dann irgendwie auch immer sehr weit dann irgendwie halt auch immer anreisen, auch zu den Proben und so weiter. Und das könnte ich mir da tatsächlich auch vor. Ich habe mal so fiktiv einfach mal auch geguckt. Also man kann, wenn man es mit ein bisschen Vorlauf irgendwie macht, von Hamburg nach, weiß ich nicht wohin, ich habe glaube ich Amsterdam oder so mal ausgesucht, kann man für 39 Euro da irgendwie halt auch mit der Bahn fahren. Also, weil ich hatte ja so ein bisschen, also bisher vermute ich irgendwie, dass dann leider doch irgendwie Flug dahin wieder günstiger wird. Aber ich glaube tatsächlich, um dann den, also man ist dann zwar auch 6 Stunden unterwegs, also Hörer aus Nordrhein-Westfalen, für die ist es natürlich wirklich zu empfehlen, weil ja, die, glaube ich, fahren, na klar, in 2 Stunden oder so sind die, je nachdem, wo es dann irgendwie sein wird, sind die da irgendwie halt oder können auch, auch tatsächlich von Köln aus ist das kein Problem. Da bist du in 1,5 Stunden bis 2 Stunden ja, bist du dann in Amsterdam. Und du bräuchtest dann tatsächlich auch gar keine Hotelunterkunft, sondern du kannst dann noch in der Nacht irgendwie wieder zurückfahren. Also insofern ist das da, glaube ich, eine ganz gute Überlegung, die man da irgendwie machen könnte. Also Amsterdam hat aber, glaube ich, die Oberbürgermeisterin gesagt, sie hat jetzt nicht, will jetzt sich in den Vordergrund stellen und sagen, gut, dann lässt sie mit dem Vortritt anderen statt. Ja, ja. Hat sie so irgendwie so gesagt und Duncan ist ja selber Favorit für Rotterdam. Der hätte ja gerne Rotterdam selber als Austragungsort. Ich glaube, war Rotterdam nicht auch der Austragungsort für den Junior Eurovision Song Contest? Ich glaube schon, ne? Ja, ich glaube, könnte sein, Der hat auch schon mal stattgefunden. Also es ist gar nicht so abwegig, dass es Rotterdam wird. Aber wir gucken mal. Im August, also in gut 2 Monaten, soll ja auch die Stadt feststehen. Und dann kann man die Hotels dann auch buchen. Den genauen Termin weiß man natürlich dann noch nicht. Aber ich denke mal, es wird sich so wahrscheinlich wieder ähnlich einpendeln, wie es dieses Jahr auch war. Ja, Eurovision.de schreibt, also bis zum 10. Juli haben die jetzt wohl noch Zeit, sich da zu bewerben. Da gibt es wohl, also die können dann beim Senderverbund NOS sozusagen diese Anforderungen abrufen und müssen dann sozusagen ein Pflichtenheft erstellen. Und und dann wird wohl eine EBU-Delegation, ich schätze mal, die werden das dann so auf 3 runterbraten und dann wird da wahrscheinlich so eine EBU-Delegation diese Städte bereisen. Und letztendlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, wird es dann wahrscheinlich eher auf diese typischen Namen auch zurückfallen. Ich denke mal, Rotterdam hat da bestimmt auch gute Karten und ich denke mal sonst auch Den Haag, dort hat es ja auch schon mal stattgefunden, so in den 70er Jahren, ist natürlich da immer so eine Geschichte. Jan Feddersen hatte auch vor ein paar Tagen nochmal einen Artikel dazu geschrieben, dass natürlich so mancher ehemaliger ESC-Ort irgendwie heute natürlich keine Chance mehr hätte, weil früher die Halle hatte früher zu klein war. Nein, der ESC hatte früher vielleicht 10, 12 Teilnehmer. Und das ließ sich dann auch irgendwie noch alles bewältigen. Die haben dann eine Woche geprobt. So, und das war noch irgendwie alles so ganz chico. Und heute ist es ja, hat es ja einen sehr starken Überbau noch mit vielen anderen Dingen, die man da auch noch bringen muss, so wie Eurovision, Eurovision Village. Eurovision Village. Genau, und dann so ein Euroclub muss man da noch zur Verfügung stellen und ähnliches. Und Sicherheitsfragen spielen natürlich auch in dem Zusammenhang auch eine große Rolle. Und also ich denke mal, wahrscheinlich Den Haag, Rotterdam und Amsterdam wird man da wohl irgendwie tatsächlich ins nähere Auge. Denn ich kann mich auch erinnern an Österreich, da wurden ja auch so Städte wie Linz und so weiter auch ins Auge gefasst, die aber dann tatsächlich, oder denk mal in Kopenhagen, da waren ja auch so viele kleinere Städte auch in der engeren das Auswahl. Das wäre in Dänemark gar nicht gegangen, glaube ich. Nee, und das war so Herning und so weiter irgendwie wurde dann auch ins Auge gefasst und wenn man dann mal nur einfach mal bei irgendwelchen Buchungsportalen irgendwie mal guckt, dann ist da meistens nicht so wahnsinnig viel, was man da buchen könnte. Kann. Und insofern, gucken wir mal. Aber ich freue mich tatsächlich auch wieder ein bisschen auf den ESC der kurzen Wege. Und ich glaube, das könnte vielleicht für den einen oder anderen unserer Hörer auch interessant sein. Der A vielleicht, weil er da irgendwo in Nordrhein-Westfalen, irgendwo da so die Ecke vielleicht wohnt, da tatsächlich auch mal eben so übers Wochenende dann auch hinfahren könnte. Mhm. Aber auch eben, ja, man sagt jetzt irgendwie, wenn das jetzt in Amsterdam wäre, wäre das dann von den Hotelkosten wieder so ähnlich teuer wie Tel Aviv. Das glaube ich, vermag ich zu bezweifeln. Also es ist schon in Tel Aviv sehr, sehr teuer gewesen. Ich hatte noch einigermaßen Glück mit meinem Hotel. Es gab irgendwie andere, die da wesentlich mehr zugeschlagen haben. Mhm. Ja, also Amsterdam ist ja sowieso auch von jeher auch immer ein bisschen teurer. Aber ich glaube, das wird sich in den Niederlanden, glaube ich, noch einigermaßen im Rahmen halten. Also man muss ja immer sagen, egal in welchem Land, es wird hotelmäßig immer ein bisschen teurer. Wenn die wissen, dann und dann ist ESC und da kommen kaufkräftige Fans und die greifen wir dann mal ab. Ich denke mal, das wird schon irgendwie, glaube ich, wer das möchte, für den ist es, glaube ich, schon bezahlbar. Das ist schon, reicht ja auch, wenn man dann nur das Wochenende oder so oder ein langes Wochenende macht oder so, ist dann schon irgendwie. Kann man ja auch machen, da das ja sich ja anbietet, weil die Anreise ja nicht so ganz weit ist. Ja, ja. Und ich denke mal, auch dieses Mal wird auch der Ticketverkauf ein bisschen professioneller werden. Bisher war es ja immer wahrscheinlich so, online. Ja, also es ist ja, bisher war es ja immer dann der regionale Ticket, das Ticketportal und dementsprechend erfolgreich war dann auch der Ticketverkauf. In Lissabon war auch so, ne? Also es war auch nicht so ganz ich glaube, so original. In Niederlande wird es besser sein. Ja, die nehmen auch jemanden wie Event-Team oder so irgendwie und die machen das natürlich dann auch ganz professionell und so. Und das kann man nur hoffen, dass das irgendwie mal so ist und dass vielleicht auch jetzt schon auch die Niederlande und nachfolgende Host-Cities oder Host-Countries dann irgendwie auch ein bisschen davon lernen, dass man eben nicht wie in diesem Jahr in Tel Aviv unendlich hohe Preise für die Tickets nehmen kann, denn dann sonst kommen die Leute nämlich auch nicht. Man hat ja in Tel Aviv auch so ungefähr mit 10.000 Besuchern irgendwie gerechnet und es waren dann nur so um die 6.000 bis 7.000. Also da darf man auch nicht, glaube ich, zu gierig sein als Veranstalter, sondern muss das schon. Vor allem an den Preisen, ne? Dass man das nicht zu hoch macht, sonst kommt kein Mensch. Also es ist ja auch so eine Sache. Ja. Und ich bin da mal gespannt, wie es die drei Sender, die das ja machen, die die das ja diesmal sozusagen zusammen produzieren werden. Das hat, glaube ich, so in der Form auch noch nicht stattgefunden, dass es drei Sender sein werden, die das produzieren. Und weil das ja so ein Verbund ist aus mehreren Sendern. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und ich bin gespannt, was die Niederländer da dort machen werden. Ich glaube, die werden sich aber nicht lumpen lassen. Ich glaube, es wird, glaube ich, sehr, sehr professionell werden. Und das wird, glaube ich, eine richtig coole Geschichte da in wo auch immer das in den Ländern ist. Ja. Ja, das ist so. Also, das ist ja so ein ähnlicher Senderverbund wie die ARD. Nur kleiner. Jeder Sender hat so bestimmte Schwerpunkte. Ich glaube, NPO macht mehr so Nachrichten, Avotros dann eher so Unterhaltung. Aber das macht ja Sinn, das eben halt so ein bisschen dann auch zu bündeln. Zusammen zu machen, ja klar. Das ist halt dann, die machen es ja auch zum ersten Mal nach 44 Jahren. Insofern ist da vielleicht auch so die Expertise auch nicht mehr so da. Also das müssen die sich da auch wieder neu ranschaffen. Meistens holt man sich ja auch Tipps vom Vorgängerland oder von den Vorgängerländern, wie man was am besten irgendwie halt macht. Also die Niederlande werden da jetzt auch nicht ganz alleine dastehen und wissen jetzt nicht, wie sie es machen sollen, sondern haben ja natürlich auch die Unterstützung von der EBU und auch von anderen Ländern, die das dann auch mitmachen. Ich glaube, vielleicht, dass wieder ganz viel deutsche Technik dann wieder dahin kommt. Ja, ich glaube, machen sie ja immer, ne? Ich glaube einfach, vielleicht ist es ganz gut, mit den Niederlanden so ein bisschen einen Veranstalter zu bekommen, der nicht so höher, schneller weitermacht, sondern vielleicht auch mal sich so auf den ESC an sich so ein bisschen wieder mehr besinnt. Das würde ich mir tatsächlich so ein bisschen wünschen, weil dieses höher, schneller, weiter ist ja auch irgendwann eine Option, die ist ja auch endlich. Also wie groß will man es noch machen und wie viel Geld will man noch von den Fans, von den Zuschauern irgendwie halt abzocken? Das ist ja auch irgendwo endlich. Und insofern wäre es mal auch wieder ganz schön, wenn sich der ESC wieder auch ein bisschen so auf das besinnt, was er ist, so ein bisschen so europäische Musikkultur wieder in den Vordergrund zu stellen und so weiter. Und das würde ich mir tatsächlich von dem ESC 2020 tatsächlich wünschen. Klingt gut. Wär auch meine Meinung so, weil ich glaube, weniger ist manchmal mehr, aber trotzdem möchte ich eine LED-Wand. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine Sache, die heute Standard sein muss, weil sie einfach auch ein bisschen die Sachen schützen kann. Natürlich auch negativ, im negativen Bereich gibt es da auch Sachen, wo man sagen kann, die braucht man nicht, aber ich glaube, diese LED-Wand ist etwas, was 2018 in Portugal, nicht in Portugal, doch, in Portugal war in Portugal, doch, in Portugal, LED-Wand ein bisschen gefehlt hat. Ich glaube, das hat diesmal noch mal ein bisschen gut dazu gepasst. Es hat in vielen Sachen auch gut gepasst. Aber manche Delegationen machen da halt auch nichts draus. Also man muss halt schon wissen, was die LED-Wand dann liefern soll. Aber das ist immer so eine Krux. Aber ich glaube, das ist etwas, was durchaus heutzutage Standard ist, sein sollte. Ja, das hat man jetzt ja auch im Grunde gesehen und ich finde, dieses Jahr haben die meisten Delegationen auch eigentlich ein ganz gutes Mittel hingekriegt. Also so auch Aufbauten mitgebracht, aber auch LEDs genutzt. Also das haben viele, viele Delegationen tatsächlich auch genutzt. In Kiew war es ja so ein bisschen, ist ja eine LED-Wand, ja gut, dann bespielen wir da hinten die Wand so. Und da war so ein bisschen, ich fand in das Einzige, was ich so in Kiew, wenn ich das so im Rückblick irgendwie nochmal so sehe, die Kamerafahrten waren sehr stark immer auf das Publikum auch mit, so dass es auch Fans gab und auch Leute, die Fahnen schwenken und so weiter. Das fand ich von der Atmosphäre, fand ich eigentlich ganz schön. Das war so in 2018 und auch in 2019 leider ein bisschen zu wenig. Also ich finde weniger Kameras eingesetzt als sonst, oder? Nein, gar nicht. Sondern die Kamerafahrten waren tatsächlich auch gut, nun war tatsächlich auch in Tel Aviv auch sehr viel viele Israelis und so weiter. Und es war weniger so, es war höchstens im Golden Circle dann so die Hardcore-Fans irgendwie, die man dann abfilmen konnte. Aber es war auch in Portugal, finde ich, vor dem Fernseher wenig so an Kamerafahrten so zu den Fans und so weiter. Immer nur so punktuell. Und das war in 2017 hat man das sehr stark, sehr gut herausgestellt. Das fand ich sehr gut. Aber eben, wie gesagt, das, was auf der Bühne so stattfand, also wir hatten ja ganz viele Auftritte, wo dann immer nur die Köpfe der Sänger rauf projiziert wurden. Ja, ja, also, stimmt. Und auch wenig Deko. Also ich kann mich erinnern, irgendwie die Rumänen hatten dann da so Kanonen auf die Bühne, wo ich so dachte, na gut, kann man machen. in der Ukraine mit Kanonen zu kommen, na ja, gut, okay. Aber und auch so selbst bei den Deutschen, der Auftritt war halt da auch in 2018 auch so Perfect Life und dann hinter anthrazitfarbenen LED-Wänden oder LED-Wänden. Und das war halt. Es sah halt nichts aus, nee. Also man muss es halt vernünftig einsetzen. Ich glaube aber, das ist auch ein Element, das was heutzutage Standard ist. Also Standard auch bei vielen anderen Konzerten einfach auch das Sehverhalten so ist, dass es das geben muss. Ja, weil das einfach so ein Gewöhnding ist. Man muss halt nur vernünftig einsetzen. Also man muss es halt vernünftig in Kombination mit anderen Elementen gut einbringen, dann ist das auch eine schöne Sache. Ich fand das zum Beispiel in Kopenhagen, als man das hatte, sehr, sehr gut umgesetzt. Ich glaube, mit am besten sogar umgesetzt mit der LED-Wand. Also mit der LED-Wand und diesen Boxen, die so projizierbar waren. Also das war schon cool gemacht. Das muss ich denen mal echt lassen. Das war bisher die beste Bühne von allen, also von den letzten 10 Jahren mindestens, die ich so gesehen, die ich so im Fokus habe. Ja, da war das war schon sehr, also die Dänen haben gezeigt, so Design und so weiter, das können sie halt auch, ne? Also das war schon. Genau, das war schon sehr, sehr stimmig und ist einer meiner Lieblingsbühnen, weil sie einfach so eine Stimmung gegeben haben, die man so sonst eigentlich beim ESC bisher so nicht hatte, weil es einfach sehr, sehr stimmig, auch mit dem Boden, wie sie es eingesetzt haben, auch die Kameras haben sich nicht lumpen lassen, die Kameraarbeit war sehr gut. Dieses Jahr hat man ja so ein paar Schwierigkeiten, sagen wir mal, aber sonst haben die Israelis, also der Sender kann eigentlich eine gute Show hingeliefert, muss man ja trotzdem mal sagen. Ja. Also ich gucke gerade tatsächlich schon mal so mit einem Auge auf das, was unsere Hörer auch mal so in der letzten Zeit auch unter unsere jeweiligen Folgen kommentiert haben. Ich muss gerade mal gucken. Wir haben, glaube ich, letztes Mal so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass wir eigentlich den ESC 2019 gar nicht so toll fanden. Denn hier zum Beispiel Markus hat dann geschrieben, ihm hätte da so ein bisschen die Lobhudelei für den israelischen Broadcaster Khan irgendwie halt auch gefehlt. Also er fand zum Beispiel, dass die einzelnen Programmpunkte, wie zum Beispiel die Postkarten und so weiter und das On-Air-Design sehr stimmig waren und auch sehr gut produziert waren. Das muss ich sagen, war auch diese Idee, die Teilnehmer tanzen irgendwie auch. Das fand ich tatsächlich auch wirklich sehr gut umgesetzt. War er das jetzt irgendwie? Er sagte dann irgendwie, er hätte jetzt nicht so wahnsinnig viele Fehler irgendwie auch gesehen oder war das noch jemand anders? Ja, man kann das jetzt natürlich irgendwie jetzt so hinstellen, als wenn jetzt also jeder Auftritt mit lauter Kamerafehlern war. Das war es sicherlich nicht. Aber es gab, man hat schon ein paar Sachen gesehen. Beim Estland, Auftritt von Estland gab es ein Kamerablem. Da war auf einmal der Steadicam-Mann, also der Mann, der sozusagen diese Kamera auf dem Rücken, auf den Schultern, also auf dem Rücken, kann man schon sagen, den da vorne sozusagen vorlaufen lässt. Also der hat man die Kamera sozusagen ein Stativ drin, wo er damit herumlaufen kann, was sehr, sehr schwer ist, hatte ich schon mal an. Da hat es irgendwie was mit dem Schalten, also mit dem Bildwechsel beim Bildmischer nicht ganz so funktioniert, wie es hätte sein müssen. Also es gab da schon ein paar Schwierigkeiten, auch in den Proben irgendwie mit den Kameraarbeiten. Ich glaube, bei Norwegen gab es wohl viele Kameraprobleme. Also es gab dieses Jahr waren es wohl echt viele Kameraeinstellungen, die ein bisschen schwierig waren in der Bildabfolge. Aber gut, das liegt auch einfach mal daran, dass der Sender natürlich auch kleiner ist und nicht ganz so viel, ich denke schon professionelles Personal hat, aber das vielleicht noch nicht so geübt war, wie es bei anderen Sendern oder so ist. Da sind weiß nicht, wie viele Millionen einzelne Einstellungen sind da irgendwie halt auch zu bedenken und so weiter. Manches ist ja auch tatsächlich schon automatisiert und so, da sitzt ja auch keiner mehr so und drückt irgendwo auf den Knopf oder so, ne? Ja, also das ist schon irgendwie, aber wie gesagt, also wir wollten jetzt auch nicht unbedingt den Eindruck erwecken, wir fanden den jetzt ganz furchtbar, also ich habe mir den tatsächlich auch nochmal, bevor wir die Sendung dazu gemacht haben, diese Abschlusssendung, mir auch nochmal alle drei Sendungen angeguckt und auch diese Reeperbahn-Sendung vorweg und danach und so weiter, um da auch nochmal so ein Feeling zu bekommen, wie hat es dann der Zuschauer vor Ort irgendwie oder vor dem Bildschirm wahrgenommen. Wir haben dann auch nochmal über dieses Thema gesprochen, dass ja einige Delegationen auch technische Probleme hatten. Und da hat uns Markus dann nochmal ein Video gezeigt von 2015, wo die belgische Delegation nach dem Auftritt in so einen Viewing-Raum oder so irgendwie halt gebeten wurden. Und da wird dann der Auftritt nochmal besprochen und die Kameraeinstellungen und so weiter. Und dann sagte er so ein bisschen, ja, dann sind die ja auch selber schuld, wenn die das sozusagen nicht anmelden. So war das eben halt leider nicht in Tel Aviv. Also manche Delegationen haben wohl Änderungswünsche eingegeben und die sind dann halt nicht umgesetzt worden. Und deswegen genau. Hat es dann wohl diverse auch Nachproben, teilweise nur technische, wohl ohne den Künstler, aber technische Proben irgendwie gegeben. Und ja, wenn das natürlich nicht umgesetzt wird, dann ist es natürlich so, dass es dann auch zu Verärgerungen irgendwo halt kommt. Also es hat wohl im Hintergrund schon ein bisschen gequietscht und mehr gequietscht als in anderen Jahren. Das war wohl die ganze Folge daraus. Und dann hat er noch mal darauf hingewiesen, das hatten wir ja noch irgendwie dann auch noch angemaßt, dass wir uns schon darüber gewundert haben, dass so beim NDR die Formate wie Eurovision.de und die Songchecks und so weiter sehr gut weiterentwickelt worden sind. Und das, was das NDR-Fernsehen, also das, was dann nachher auch als Beitrag auch auf die Bühne gebracht wurde, dass da scheinbar so eine Entwicklung irgendwie nicht zu sehen ist. Da hat dann Markus nochmal darauf hingewiesen, dass ja bei der Fans Fragen, wir antworten Video im Januar Thomas Schreiber dann natürlich auch gesagt hat, ja, Eurovision.de und die Delegation sind ja zwei unterschiedliche Abteilungen. Ja, das kann ja auch alles tatsächlich sein, aber trotzdem kann man ja anmerken, dass man sagen kann, ja, das NDR-Fernsehen muss da noch einiges irgendwie draufschaufeln, damit das irgendwie halt auch mal besser wird. Also, mal gucken, ob es besser wird. Es gibt eine neue Delegationsleitung jetzt in diesem Jahr, dann, weil Pelana ja geht. Und mal gucken, also das wird, glaube ich, noch spannend, was da jetzt an Veränderungen in einem Vorentscheid vorkommen, die wir ja schon so oft hatten. Ich weiß jetzt nicht, wie oft wir darüber geredet haben, über Veränderungen im Vorentscheid im Deutschen in den 3 Jahren. Also das ist schon ein bisschen traurig, dass wir, ich glaube, nie ein einheitliches Konzept hatten und immer wieder daran rumgeschraubt worden ist. Ich glaube, das ist auch so eine Krux, die wir Deutschen da haben, dass wir da uns nie drauf einigen können und dass immer noch nach einer schlechten Platzierung immer wieder gedoktert und gedoktert wird. Ja, es ist so schade, ne? Also wir hatten das ja auch noch mal gesagt, dass die dass wir auch einerseits immer ein bisschen gerne auch daran rummäkeln, ne? Dass wir Deutschen da ja auch da so ein bisschen rumkritisieren. Aber ich sag mal so, diese Songfindungsphase 2017, 2018 hatte ja tatsächlich auch schon viel Schönes. Das muss man ja auch mal tatsächlich sagen. Ich war ja bei dieser Roadshow auch in Hamburg unter anderem, die ja auch noch in anderen deutschen Städten stattfand. Und da hatte man auch so den Eindruck, ja, der NDR hat sich auch viel umgehört in der Fanschaft und hat sich auch vieles an guten Ratschlägen auch zu Herzen genommen und es jetzt dann auch tatsächlich in 2018 auch umgesetzt. Und warum das nicht so weitergegangen ist, das finde ich natürlich auch sehr, sehr schade, dass wir da irgendwie, wir wollen mal hoffen, vielleicht ist ja auch 2019 der große Ausrutscher und in 2020 genau. 10 Jahre nach Lenas Sieg sind wir dann auf einmal so weit vorne oder wir gewinnen das Ding vielleicht, dass wir es 2021 dann vielleicht auch mal in Deutschland irgendwie stattfinden lassen könnten. Wer weiß, man weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Man hat ja noch die ganz große, den ganz großen Song in der Schublade, wie ja Thomas Schreiber. Da hat irgendjemand, hatte dann auch noch geschrieben, war das Tobis, der dann gesagt hat, ach, das soll er dann lieber selber singen und dann, lieber San Marino dann anbieten und dann kann ja noch mal vielleicht auch Ralf Siegel da noch mal drüber gehen. Fresh Talk soll das singen für San Marino. Willst du davon? Hat sich ja auch beworben für San Marino gerade. Ja. Gut. Aber dieses Ding von Fresh Torge ist ja dann auch, glaube ich, eher so ein bisschen mit Augenzwinkern zu sehen. Ja, das mehr sowieso, als das, glaube ich. Ja. Ich glaube, wir sind schon ziemlich weit jetzt in der Produktion. Ne? Also wir haben schon wieder über eine Stunde. Es gab ja noch Reaktionen sogar auch bei Twitter, also dass ja einige Leute es auch als sehr bedauerlich empfunden haben. Auch die Kollegen von Merci Cherie haben geschrieben, das ist sehr bedauerlich zu hören, dass du jetzt aufhörst. Aber was immer du vorhast, viel Erfolg und Merci Cherie. Das fand ich ja auch sehr nett. Sehr, sehr süß, ja. No? Schöne Grüße nach Österreich, sage ich euch. Das war schon fast wieder, ne? Ja, du hast das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt in den letzten 3 Jahren. Und so ganz weg bin ich ja nicht. Also wir hören uns wieder. Das ist schön. Das freut mich. Ja, ist klar. Ja, ich möchte mich auch recht herzlich bedanken für tolle 3 Jahre hier beim ESC Green Room. Und wir werden dich sicherlich auch das ein oder andere Mal als Gast hier wieder rekrutieren. Weil du wirst ja bestimmt, irgendwann wirst du ja platzen, weil du kein Ventil mehr hast, um über den ESC zu schreiben. Und schick mir auch gerne weiterhin deine Song-Tipps, die du mir immer über Facebook schickst. Irgendwie. Ja, okay. Da, wenn du wieder fündig geworden bist, wenn ich da manchmal so im Delirium irgendwie denke, was ist das denn schon wieder? Dann höre ich mir das an und super. Also Ich hab dir ja schon öfter so Schmankerl geschickt, wo du dachtest, wo kommt das denn jetzt auch mal her? Ja. Ne, mach ich oft. Ja, das ist immer gut, weil das ist ja auch mal so eine kleine Vorarbeit. So, was könnte denn vielleicht mal in dem einen oder anderen Land vielleicht auch mal beim Vorentscheid oder in irgendwelchen internen Geschichten da irgendwie austreten? Ja, aber wie gesagt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mache es hier, wie gesagt, weiter. In ein paar Wochen wird das dann auch kommuniziert, wie es dann hier auch weitergeht. Macht euch mal so auf Ende Juli, Anfang August gefasst und dann werden wir das wieder so ungefähr in diesem vierwöchigen Turnus auch hier weitermachen. Dennis, ich bedanke mich und ja, vielen Dank. Wir hören uns. Und wir hören uns wo auch immer. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.